Heute mit Dominik. Ja, hallo. Und mit Martin. Jö. Wir machen das schon wieder. Wir haben uns gedacht, wir probieren es mal wöchentlich. Und wir haben auch festgestellt, es ist nötig, relativ schnell nachzuhaken. Weil wie das so ist, wenn man viel erzählt, erzählt man auch viel Unsinn. Ja. Und deswegen jetzt erstmal die lange Liste an Dingen, die Martin das letzte Mal falsch erzählt hat, die ja, extrem peinlich sind eigentlich. Ja, es warst oft du, leider. Ja, ich weiß. Danke für den Hinweis, Dominik. Bitte, bitte. Ja, ich habe es geschafft, 6052 statt 6502 zu sagen. Und mir ist es nicht aufgefallen? Das spricht jetzt nicht für dich, aber es spricht leider auch nicht für mich. Die Schande ist groß und ich weise nochmal darauf hin und man kann es jetzt irgendwie so als Sample und als Klingelton vielleicht verwerten, als Martin keine Ahnung hat von den CPUs, die er früher benutzt hat. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, so der eine Talk hieß irgendwie Jobs Journalist Will Do in 2050 und ich habe es geschafft, 2010 zu sagen, was ja doppelt falsch war, weil mittlerweile auch schon wieder Vergangenheit, aber ja. Ja, genau, aber zu deiner Verteidigung sei gesagt, ich meine, die Vorbereitung mit dem Zettel und so war das ja, ja die halt. Die war auch schon mangelhaft, willst du sagen. Noch ein bisschen Proofreading braucht, aber es war zumindest, es gab Vorbereitung. Ja? Ja, aber ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ja, ja. Wir haben Papier und so, aber leider falsch beschriftet das Papier damals. Und dann haben wir noch sind wir noch verbessert worden per Twitter, was Back to the Future angeht. Genau, das habe ich dir eingeredet, dass es Michael J. Fox ist, weil er sich so anhört, war er aber natürlich nicht. Genau, da kann man sich auf YouTube auch so das Making-of anschauen. Dann sieht man auch den jungen Herrn, der Michael J. Fox da sehr überzeugend imitiert. Ich wollte gerade sagen, die Stimme ist schon auch wirklich, sie ist sehr passend auf dem Marty von den Filmen. Ja. Und dann haben wir noch so die, wie heißt diese kanadische Serie, die auf dem Buch von David Copland ja, basiert, irgendwie rumgefuhrwerkt. Das hat auch niemand irgendwie noch per Twitter oder sonst wie. Nee, stimmt, obwohl ihr Hausaufgaben hattet, meine Damen und Herren. Ja, Hausaufgaben nicht gemacht an die Hörer. Aber wir haben es selber nachgeguckt und es ist J-Pod. Ja, so wie genau. iPod, nur mit J. Eine sehr absurde Serie. Kann man sich mal reinziehen, hat glaube ich irgendwie 2 Staffeln nur gehabt oder so, nicht so besonders lang, aber ist ziemlich abgefahren. Ja, und das Buch ist eigentlich auch ganz gut, ich glaube, ich habe das Buch auch gelesen, wenn ich mich richtig erinnere, und Spieleentwicklungsstudio mit irgendwie seltsamen GTA, Schildkröten, Skate. Total absurd, total hipper Chef und komische Familienbeziehung und irgendwie einfach nur schräg, ja. Einfach nur abgefahren. Empfehlung. Ja. Ja, dann gab es noch viel Feedback in Sachen, wir wollen mehr Feedback geben können. Ich denke, was am meisten Sinn macht, also so aus meiner Perspektive, weil ich will jetzt keine Kommentare irgendwie moderieren müssen und kein Forum pflegen und so. Ich denke, es gibt auch schon genug Webseiten im Internet, auf die man draufschreiben kann. Ja. Twitter ist toll, wir haben einen Hashtag, da kann man irgendwie auch miteinander diskutieren dann. Und was wir auch noch haben wollen nahezu, ist so Audiokommentare. Und da habe ich auch so auf der Webseite so hingeschrieben, so hier Audioboo und dieses Tag benutzen und dann hören wir das. Ja, genau. Audiokommentare sind gut. Und so auf Twitter wollen wir dann eigentlich Richtung Fanboys oder Richtung uns? Oder ist das egal? Doch, also ich lese beides. Ja, genau. Geht mir auch. Im Zweifelsfall sicherer antwortet Fanboys. Ich bin immer mit dem Antworten so ein bisschen... Ach, ja. Also sichere Antwort, ich will Dominik sagen, es ist nicht Fanboys und mich selbst. Deswegen. Es ist nicht persönlich gemeint, es ist mehr so mein, ich nutze diese digitalen Medien so, dass ich die auch ignoriere ab und zu. Verstehe. Geht nicht direkt an euch, sondern eher nach. Kann ich bestätigen, ab und zu kriegt man auch keine E-Mail-Antwort von Dominik. Hängt so an meinem Geisteszustand. Nee, und wenn man halt miteinander diskutieren will, dann geht das auf Twitter ja auch schön mit Hashtags und so, also insofern bin ich für. Ja, und da muss man nicht irgendwie Kommentare moderieren und schlimme PHP oder sonst oder JavaScript-Discuss-Zeugs einbinden und so. Das will man alles nicht. Also ich zumindest nicht. Ja, nee, so. Je mehr statisch, desto gut. Ja. Und mit JavaScript bin ich also so noch ein bisschen im Kämpfen, weil also dieser Google Chrome irgendwie so ein bisschen noch nicht so das machen will, was ich gerne machen würde. Ich schaue noch, aber... Ich habe da schon ein bisschen reingeguckt und es ist, also unsere Webseite, muss man ja dazu sagen, ist ja so ein bisschen seltsam, also ein bisschen, seltsam ist das falsche Wort, glaube ich, aber eigen, Das ist, glaube ich, so schön. Also, was die Webseite macht, ist, sie liest den RSS-Feed und aufgrund des RSS-Feeds erzeugt sie dann so die Webseite. Also, wenn im RSS-Feed drin steht, es hat zwei Folgen und die eine Folge ist fu und die andere Folge ist bar, dann liest die Webseite quasi erstmal den RSS-Feed und erzeugt dann eine Webseite, die darstellt, es gibt Folge fu und es gibt Folge bar. Und alle Informationen, die man da sieht auf der Webseite, sind auch aus dem RSS-Feed genommen. Okay, das heißt, die Website lädt auch immer den RSS-Feed, um dann das zu erzeugen, dynamisch mit JavaScript. Ja. Deshalb, so wer so mit Internet Explorer hinsurft, der sieht da... Ja, das hat eher den Grund, dass ich es mit Internet Explorer nicht getestet habe. Ja, das könnte auch theoretisch funktionieren. Oder wer JavaScript aus hat, dann sieht er, JavaScript geht ja nichts. Genau, JavaScript aus hat, sieht nichts. Ja, aber ja, muss man mit leben. Ich will das so basteln und das macht Spaß. Und mit Firefox und mit Safari funktioniert es hinreichend und Chrome hängt sich irgendwie unterwegs auf und ich habe nicht gefunden, warum. Aber ich gucke mir das weiterhin an und ich weiß, dass das so ist und ich hoffe, es wird anders. Jo. Ja, genau. Aber bis dahin kann man ja wenigstens schon auch schön Chapter skippen und so Zeug. Ja. Also das ist ja alles recht schick. Und es gibt jetzt auch einen Download-Link, so der Folgentitel, der linkt jetzt so auf den Download, dann kann man auch direkt die Folge runterladen, wenn man keine RSS-Feeds und so Schnickschnack haben will. Ja. Ja, und dann gab es noch ein großes Feedback, so von wegen, wir wollen euch flattern. Jo. Jo. Wir wollen aber gar nicht geflattert werden eigentlich. Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ich auch nicht. Also ich sehe auch das ganze Ding ziemlich unkommerziell. Also jenseits von dem, was wir halt so erzählen, über das, was wir wahrscheinlich auch so, halt, was sich halt so einstreut, was wir so firmenmäßig machen. Ja. Aber das ist, also Geld direkt macht irgendwie uns keinen Spaß auf der Ebene. Genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir doch was ganz Besonderes und was Tolles und... was anderes, keine Ahnung, nee, toll und anders ist eigentlich nicht, aber machen wir es doch so, ja? Empfehlen wir einfach so ab und zu Links, die man flattern kann, statt unserer selbst. So. Jo. Und dann könnt ihr so, wenn ihr unbedingt flattern wollt, könnt ihr dann die flattern, also als Proxy flattern quasi. Genau, also weil dann habt ihr für uns Geld ausgegeben, so von dem, was wir für gut und richtig halten. Und das freut uns dann schon mehr, als wenn wir es selber direkt bekommen würden. Genau. Also bevor wir das irgendwie zuerst mal geflattert bekommen und das dann weiter flattern müssen, ist das irgendwie so gleich angenehmer. Aber dann trifft es gleich die Richtigen. Und die Woche habe ich mir gedacht, fangen wir gleich an mit jemandem, den wir in der letzten Folge hatten, und nämlich das ist Bicycle Mark mit citizenreporter.org. Der Link ist jetzt irgendwie gerade auf eurem intelligenten Wiedergabegerät oder im Internet. Und könnt ihr klicken und dann könnt ihr da flattern und dann sind wir alle zufrieden. Jo, genau. Ja. Das erste Thema, das wir auf der Liste haben, jetzt mal abgesehen von diesem ganzen Meta-Scheiß, den wir gerade abgehakt haben, hatten wir letzte Woche auch. Mac App Store. Ja, der Mac App Store. Ja, jetzt eine Woche danach. Jetzt ein bisschen länger erlebt. Ja, genau. An sich... aber auch nicht so viel Spektakuläres passiert. Ich meine, man könnte natürlich das Ding jetzt nach wie vor ein bisschen auseinandernehmen, weil man es ein bisschen erlebt hat von dem, wie es jetzt so Updates funktionieren zum Beispiel. Also, weil das fand ich ziemlich erbärmlich. Also einerseits... Das ist irgendwie sehr, sehr bäh. Ja, also einerseits, ich habe eigentlich fast nur Twitter, glaube ich, runtergeladen und noch ein paar andere Dinge. Und eigentlich soll es ja, glaube ich, so laufen, dass es im Hintergrund guckt, ob was online ist und dann eine Badge bekommt, auch wenn der App Store nicht läuft. Ja. Das lief bei mir aber nicht so, sondern ich musste wieder starten, um nachzugucken, dass es was gibt. Das mal zum einen. Und zum anderen ist dann wirklich so, okay, wenn man dann draufklickt für das Update, dann lädt er das Update runter und wenn die App dann läuft, dann kommt so ein Sheet, so ein wichtig was Schönes Modales, was dann sagt, okay, du musst das Programm beenden, sonst kann ich nicht installieren. Und das ist ein OK-Button und wenn man wieder OK drückt, kommt das Sheet wieder. Also man kann jetzt echt wirklich nur die App beenden. Ja. Weil das Sheet verhindert auch, dass man den App Store beendet dann währenddessen. Also das ist so ein bisschen, da hätte man irgendwie mehr erwartet. Ja, vor allem, also das ist an so vielen Stellen irgendwie so kaputt. das ist. Ich hätte ja so gehofft oder vermutet oder mir gedacht, das wäre doch sinnvoll, wenn man da diese Technologie verwendet, die da heißt Fast App Termination. Das glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert oder überhaupt, ob es überhaupt groß erwähnt wurde, aber seit 10.6 eben auch gibt es dieses Fast App Termination, dass die Programme machen können, was mehr oder weniger so einen Neustart oder einen Beenden beschleunigen soll. Und so ähnlich funktioniert wie die Geschichte jetzt bei iOS, dass das Programm praktisch jederzeit einfach mal abgeschossen werden kann und sich noch auskennt. Genau, also das Prinzip ist halt ähnlich wie auf dem iPhone, wie du richtig sagst, so, da kommt ein Signal von wegen, jetzt geh mir ganz schnell zu hier bitte, und dann hast du noch ein bisschen Zeit, deine Daten zu speichern, und dann wirst du jetzt abgeschossen. Genau. Und das würde sich ja jetzt für so einen Mechanismus, wo irgendwie eine externe Applikation dich updaten will und dich dazu neu starten will, würde sich das ja irgendwie anbieten, und dann könnte man ja auch eigentlich hoffen, dass Apple die eigenen Technologien verwenden einerseits und andererseits halt sagt, wenn du diesen App Store rein willst, dann musst du das unterstützen. Hätte man machen können. Dann hätte man an der Stelle eben so mehr oder weniger seamless updaten können. Ja. Ja, ist aber nicht passiert. Also selbst bei so einer App wie Twitter, die eigentlich so gut wie gar keinen State hat, haben sie nicht mal was eingebaut, was im also irgendwie mit der App kommuniziert und man sagt, hey, ich will das Update installieren, darf ich? Oder sowas. Sondern es ist wirklich so, du musst per Benutzerinteraktion das Programm beenden. Ja, schon ein bisschen irgendwie so als aus Benutzersicht irgendwie sehr suboptimal. Ja. Hätte man besser machen können. Genau. Was mir noch aufgefallen ist, ist so, wenn man sich die umsatzstärksten Apps so anguckt, dann sind halt in der Top 10 in Deutschland sowie in Amerika 7 davon von Apple. Ja. Darunter auch die ersten 3. danach ist irgendwie bei beiden Pixelmator, und dann geht es ein bisschen auseinander von den Ländern. Aber ja, also das ist jetzt auch anders, wie, ich meine, auf dem iPhone App Store sind die Apple Apps auch weit oben, darf man auch nicht vergessen, aber da sieht die Landschaft schon ganz anders aus irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, das liegt ein bisschen daran, dass der Mac App Store halt noch so ein bisschen noch nicht sehr divers ist. Also da fehlen halt noch viele Titel, denke ich, und viele warten noch ab, so wir ja im Prinzip auch. Ja. Also wir haben jetzt nicht extra ein Release dafür gemacht, sondern schauen halt so mal, was passiert, und werden dann wahrscheinlich mit dem nächsten Release unserer Mac-Software irgendwie dann auch den Mac App Store befüllen. Aber ich denke, da gibt es halt noch nicht so viel, und dann wird halt im Zweifelsfall eher das von Apple sich besser verkaufen als die paar, in Anführungszeichen, die es da sonst so gibt. Ja. Ich meine, es ist ja nicht ganz leer gestartet, also es ist ja schon so einiges drin, und auch ein paar eben, wie wir letztes Mal auch schon gesagt haben, so The Incident und so ein paar wirklich, die vom iPhone rübergekommen sind. Ja. Jobber 2 ist ja auch so ein Ding, das auch dann irgendwie sich fernbedienen lässt vom iPhone aus und so Geschichten. Also was mir dazu halt einfällt, dass die Technologien halt leider noch nicht da sind dafür, dass man wirklich einfach konvertieren kann. Hm. Also auch so Geschichten wie, hat jetzt auch Nevin von The Incident geschrieben, dass man im iPhone die Mac-App bedienen kann. Dafür bräuchten sie halt auch wieder das GameKit, wie jetzt wir bei Carcassonne ja auch verwenden, was wiederum aber nicht auf dem Mac vorhanden ist. Das heißt, da müsste man wieder einfach alles nochmal schreiben. Und da kann man noch einiges machen, und ich erwarte da ehrlich gesagt in Richtung Lion auch viel in die Richtung, weil wenn sie jetzt schon den App Store an den Start gebracht haben, so, ich meine, das Blut lecken die Entwickler ja schon, dass man da Geld machen kann. Jetzt muss man es ihnen nur noch vom Zeitaufwand her irgendwie auch erträglicher machen, oder vor allem vom Maintaining her, dass man wirklich alle drei Plattformen dann gut bedienen kann. Ja, so wie der Universal alles machen. Genau. Vielleicht nochmal das Wort, das Universal-Label umbenennen, von jetzt läuft auf beiden Prozessorarchitekturen zu, läuft irgendwie überall, wo ein Apfel drauf ist. Ja, mal abwarten. Also, es wäre schön, aber bei so Sachen, wo man sich denkt, das muss ja eigentlich sein, habe ich festgestellt in letzter Zeit, oder eigentlich schon immer, dass genau die dann immer nicht passieren. Aber ja, wäre cool, wenn man irgendwie so UIKit Compatibility Layer für Mac irgendwann mal haben könnte. Ja. Dann gab es noch so ein bisschen der Mac App Store ist gehackt als große Meldung. Irgendwie 2 Tage, nachdem er da war. Und aber nicht wirklich so. Ja. Weiß nicht, hast du das verfolgt? Ich habe es nur damit bekommen, also ich habe es einerseits vorher schon verfolgt, wie denn der Kopierschutz denn gebaut ist. Ja. Und dadurch, so wie er gebaut ist, ist eigentlich sichergestellt, dass es nicht einen Single Point of Failure gibt im Moment. Aber es gibt halt viele kleine Fehler, die da so passieren. Und ja, bei Angry Birds ist halt so ein bisschen FUBA passiert. Also man hat halt irgendwie Angry Birds erstmal so aufgemacht, dass es halt also ich weiß nicht, Angry Birds überprüft anscheinend auch nicht die App Store Receipts richtig. Genau. Und deswegen konnte man das halt einerseits aufmachen und cracken, damit es halt irgendwie sonst wo läuft, auch wenn die Credentials von demjenigen, der es gekauft hat, da noch drin sind. Ja. Aber es läuft halt trotzdem auf jedem Mac dann. Ich dachte, dazu muss man gar nichts tun. Das muss man gar nichts tun. Also einfach nur das Receipt von dem anderen halt behalten und das ist ja ein valides Receipt, aber kein valides Receipt für diesen Rechner. Aber das ist wohl so. Okay, also man kann es einfach kopieren und das Receipt mit. Es hat benutzen. Mehr so PlayStation 3 Charakter gerade so, glaube ich. Ja, so dem, was die was dann haben. Eben noch dann war, ist, dass Leute dann angefangen haben, irgendwie die Inhalte aus anderen App-Bundles in diese Angry Birds Shell in Anführungszeichen reinzukopieren mit dem Receipt, das da eben mit dabei war. Und es gibt wohl einige Apps, die nicht überprüfen, ob das Receipt, das sie finden, tatsächlich zu ihnen passt, sondern nur überprüfen, ob das Receipt dann tatsächlich valide ist. Okay. Also die schauen nicht, ist das Receipt jetzt für mich als App, sondern ist das irgendwie valide? Und wenn das Receipt dann sagt, ja, ich bin valide, aber ich bin für Angry Birds, dann hören die nur den ersten Teil und nicht den zweiten und dann läuft es auch. Ja, genau. Also das ist halt so eben so dieser Nachteil, dass es nicht wie auf dem iPhone komplett aus einer Hand wirklich passiert. Man muss halt dann alle wichtigen Sachen wirklich selber überprüfen. Es gab dazu Sample-Code, wenn man den 1:1 benutzt, hat man natürlich auch wieder so diesen Single Point of Failure eigentlich, weil dann ist der Sample-Code genauso drin überall in allen Apps. Andererseits, wenn man es gar nicht richtig macht, ist natürlich auch nicht hilfreich. Ja, das ist alles noch, also da steht uns noch so einiges ins Haus, glaube ich, auch so in Sachen automatisiertes Cracken und so. Also ich, wovor ich da eigentlich langfristig Angst habe, ist, wenn jetzt praktisch, ich meine, man könnte jetzt umkennen, dass der Mac App Store deswegen vor Lion rauskam, dass man genug Argumentation hat, um praktisch Lion dichter zu machen. So diese mein großes Damoklesschwert der verplombten Mac-Plattform hängt da immer noch irgendwie rum. Ich weiß, man kann Argumentation sammeln machst, jetzt. Aber ja, könnte man. Ich glaube da noch nicht dran. Also ich lasse mich da gerne dann auch hinterher wieder mit den Fingern auf mich zeigen und sagen, Herr Martin hat wieder Blödsinn erzählt, aber ich glaube es noch nicht so ganz. Also ich hoffe es auch nicht, aber es liefert natürlich Argumentationsvielfalt. Ja, ja, aber in beide Richtungen. Ja, also wenn du mich fragst. Aber ja. Aber wenn man ehrlich ist, diese Raubkopiergeschichte, ob sie jetzt dann zentraler irgendwie in Sachen Mac App Store passiert oder ob sie so weiterhin so passiert, wie sie momentan passiert, ist auch schon wurscht, weil wenn ich irgendwie ein neues Release machen von Software, dann dauert es im Regelfall auch keine 24 Stunden, bis da die Serials und die gekriegten Versionen durchs Internet geistern. Ich meine, davon kann man ja eh irgendwie ausgehen, ja, ich meine, und auf dem iPhone ist es ja auch so, obwohl es so eine verplombte Plattform ist, die Leute, die draufkopieren wollen, werden es immer in irgendeiner Weise können. Und solange es noch genug andere gibt, die das regulär benutzen, funktioniert das Ökosystem und irgendwann kippt es halt. Ich weiß nicht genau, wie es bei Mac aussehen wird, weil ich, wie gesagt, die ganze Mac-Zukunft so. Es momentan alles ein bisschen entscheidet sich gerade. Ja. Also es ist einerseits, was Preise angeht, andererseits, wie es halt überhaupt mit Software weiter, so wie die verteilt wird. Ich meine, da ist der Mac App Store auch. Das ist auch so eine Geschichte. Bei Mac App Store sind die Preise schon auch nochmal von den Apple-eigenen Produkten nach unten gegangen, mit dem Hinweis, dass es irgendwie eine Privatlizenz ist und jetzt nicht eine größere Lizenz, aber auch so wirklich Aperture ist billiger geworden, die Apple Remote-Geschichte auch noch, natürlich eigentlich ein anderes Produkt ein bisschen, aber ja, das geht da schon auch mehr nach unten. Ich meine, und Apple ist es natürlich auch recht. Ja, also das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also ich meine, Apple verdient auch nicht das Geld mit Software. Genau. Und die haben ja schon lange auch diese Preisspirale nach unten eingeführt. Also selbst Aperture hat ja auch so höher begonnen und ist billiger geworden. Die Pro Tools sind eigentlich billiger geworden. Also eigentlich will Apple ja dahin, dass die Software recht günstig ist. Und da kann man jetzt aber auch drüber streiten, ob das jetzt eine Initiative von Apple war, zu sagen, wir machen das Zeug jetzt billiger, oder ob das einfach Konkurrenzdruck war. Weil gerade mit Aperture, das war schon auch Lightroom, die da den Preis gedrückt haben. Die Konkurrenz geschaffen haben, aber sind die da billiger? Ich habe die Zeit, die Zeitleiste nicht mehr so. Eine Zeit lang dann billiger als Aperture, wenn ich mich erinnere. Also ich denke schon, dass da so die Konkurrenzsituation schon auch zum Preisverfall, in Anführungszeichen, beigetragen hat. Ja, genau. Aber ich meine, solange die Verbreitung groß genug ist, geht das Spielchen ja immer noch auf. Und dann hat der Kunde was davon. Mal gucken. Inzwischen, es sind ja auch noch so hochpreisige Apps drin. Ja. Also die ganzen Omni-Geschichten halten ihren Preis. Die Panic-Geschichten haben den ganz normalen Retail-Preis auch da drin. Ja, auch unsere Konkurrenten BB-Edit und so sind ja auch drin. Wobei interessanterweise dann wieder mit Abspeckungen, weil man natürlich manche Sachen einfach nicht darf. Genau, das ist auch sowas, das hast du mir irgendwie letzte Woche erzählt, dass BB-Edit jetzt das Kommandozeilentool rausstreichen musste aus der Version, die sie da ausliefern. Genau. Weil für so ein Kommandozeilentool, da braucht man halt gegebenenfalls ein SUID-Bit, wenn man irgendwie so jede Datei editieren können will auf diesem Rechner. Und das darf man nicht mit Mac App Store. Und genau. Das wäre dann für uns auch so eine Überlegung, was macht man dann? Wir haben auch so ein Kommandozeilentool, das bräuchte das auch. Und ja, macht man das dann irgendwie so als, kannst du jetzt nachinstallieren übers Internet oder irgendwie auch alles suboptimal? Würde man wahrscheinlich so machen müssen und ich weiß nicht, ob es dann auch, also wie genau das dann geht, das ist nicht, also eigentlich will man es ja dann aus der App rausmachen und also ich weiß es selber deswegen auch echt nicht, ob jetzt gerade Sabisa Edit so geeignet ist für diesen Store, weil es ja auch als Zielgruppe schon ziemlich nach wie vor die Entwickler hat und die wollen einfach den das obendrauf auch noch. Vermutlich schon, aber da muss man noch echt irgendwie gucken, wo dann die Best Practices sich hin entwickeln, dass man so solche Sachen macht. Ja, ja. Weil du kannst jetzt nicht sagen, so jetzt gibt es hier kein Kommandozeilentool oder ein Kommandozeilentool, mit dem du EDC Host nicht editieren kannst. Das eben, ist also seltsam. Da gibt es halt so Dinge, die gehören da einfach dazu. Ja. Das Kommandozeilentool ist so eins der großen Stärken auch für die Leute, die eben auf Entwicklerebene auf der Konsole arbeiten. Ja, mal gucken. Ja, also wir behalten das im Auge und haben wir noch eine lustige, ich habe das in meinem Twitter-Feed irgendwo geretweetet bekommen. Es gab ja schon so länger Gerüchte oder Informationen, dass der Codename für den Mac App Store Firenze war, also Florenz, Firenze.app. Und jetzt hat jemand das Debug-Menü gefunden für den Mac App Store, mit dem man halt auf mit Defaults dann einschalten kann, sagen wir mal, das Debug-Menü. Mhm. Und da gibt es halt auch so Einstellungen. Und da gibt's kann man den Server dann auch sehen, die Serveradresse, und kann dann Fake-Server auch anschalten, so zum Testen. Und die Serveradresse ist porco.apple.com. Und dann hat da jemand so überlegt und ich weiß nicht, irgendwelchen Kommentaren bei Red Sweater ist es, glaube ich. Ja, genau. Kam dann so auf, ja, es gibt in Florenz, gibt es irgendwie einen Platz, der heißt Markt des kleinen Schweines, übersetzt. Und es findet quasi so ein Markt statt, ja. Also wie man es halt so kennt, ja, so mit Obst und Gemüse und sonstigen Geschichten. Und scheinbar hat sich jemand bei Apple da inspirieren lassen, war im Urlaub oder was auch immer, und so als lustige Information. Ja. Und andersrum auch ganz interessant, dass das Debug-Menü da noch drin war. Also das ist jetzt auch nicht was so oft passiert oder nicht unabsichtlich. Und da sind auch viel Kleinkram mit drin noch. Auch irgendwie so auch MacBuddy als Login-System im Verhältnis. Also ich habe mich nicht genau. MacBuddy habe ich aber schon mal gehört. Irgendwo. MacBuddy sagt mir gerade nichts, aber es ist irgendwie lustig, da mal ein bisschen rumzugucken, solange es noch geht. Mhm. Also wir haben es auch verlinkt, denke ich. Ja, wir verlinken alles. Ja. Ja, soweit zum Mac App Store. Wir behalten das weiter im Auge, gucken, was es Neues gibt. Und wenn es was gibt, dann erzählen wir was drüber. Genauso wie wir irgendwie diese Woche Big Bang Theory geguckt haben und festgestellt haben, da sind ja im Hintergrund diesmal nicht irgendwelche lustigen physikalischen Formeln, die man eher weniger versteht, sondern das sind jetzt UI-Kit und sonstige Klassendiagramme, die irgendwie sehr bekannt vorkommen. Ja, mal abgesehen davon, dass es natürlich in der Folge darum ging, irgendwie Apps zu bauen oder eine App, fand ich schon auch spannend, dass sie es hinbekommen haben, da möglichst so gut wie keine Fehler zu machen. Also wirklich so. Ja, also kann man auch drüber streiten. Ja, aber es war schon sehr gut. Es hat schon jemand gemacht, der weiß, was Sache ist, ja. Und halt dann irgendwie auf den Flipchart bringen ist, dann muss man schon kleiner, aber ja, das freut dann so ein kleines Programmiererherz, wenn da mal genau. So die eigene Welt im Fernsehen stattfindet. Ja, so weit sind wir gekommen. Also ich kann mich erinnern, da war Objective-C irgendwie so obskure Sprache auf dem absteigenden Ast, weil jetzt auch sogar selbst Apple irgendwie zu Java geht. Und ja, so. Ja. Und mittlerweile kommt das im Fernsehen. Das waren noch Zeiten. Ja, ja. Ja. Wir verlinken da auch mal die passenden Screenshots zu. Ich habe das ja in meinem Blog irgendwie vor kurzem mal festgehalten. Ja. Habe mich gefreut. Wo sind wir denn als nächstes? Ach ja, genau. Supportprofile.apple.com. Ja. Irgendwie tolle Geschichte. Da kann man sich einloggen und sieht so, was für Rechner man gekauft hat bei Apple. Genau. Ist jetzt irgendwie auch, hört sich jetzt weniger toll an, als es dann irgendwie so als Erlebnis für mich war, weil da stand dann irgendwie so, ja, du hast irgendwie vor 3 Jahren einen iPod reparieren lassen, da konnte ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Aber du hast halt so deine ganze Interaktion in Sachen Gerätekauf und Reparatur mit Apple da an einer Stelle zusammengefasst, automatisch. Da stehen deine Seriennummern und du kannst den Rechnern dann irgendwie noch so Nicknames geben, damit du die auch wiedererkennst. Und fand ich extrem praktisch. Ist auch sehr nett, bei den Rechner-Nicknamen darf man auch keine Profanity benutzen. Natürlich. Weil ich denke mal, es geht halt auch darum, dass dann, glaube ich, der Support mit dir interagiert, genau, und diese Namen verwendet. Und ja, wenn du da irgendwie Dickfart sonst irgendwas machen würdest, das wäre wahrscheinlich nicht so doll. Ja, dann müssen wir am Telefon sagen, ja, hallo Dominik, dein Dingsgerät. Ja, und so schöne Bart Simpson-Sketche könnte man da machen. Ja, geht leider nicht. An sich fand ich es auch gut. Ich bin ja ein bisschen zerstreuter mit meinen Apple-IDs, deswegen ist da nicht meine komplette Historie drin gewesen. Ich habe nur einen Account mal angeguckt. Mhm. Ja, und in Amerika selber geht auch noch ein bisschen mehr. Ja. Da kann man noch sich anrufen lassen, oder? Wie war das? Nein, Voice Pass kannst du da irgendwie aktivieren. Und dann wissen die, wer du bist, wenn du anrufst. Also so die Geschichte, wenn du mit deinem Handy anrufst, dessen Nummer du dahinter legst, okay, dann wissen die, jetzt ruft hier Dominik an, und bei denen poppt dann gleich so deine Historie hoch und hallo Dominik, welcher Rechner ist denn kaputt? Und dann kannst du sagen, ja, so Amalthea ist kaputt. Und dann hacken die und dann... Sehr gut, das ist so ähnlich wie jetzt mit dieser Telekom-Geschichte. Du gehst auf das meintelekom.de und dann ist schon mal deine Benutzererkennung drin, weil du über diesen Ding drin bist. Genau. So ein bisschen creepy, aber... Bisschen creepy, aber irgendwie auch praktisch. Ja, genau. Und mein Gott, die Daten haben sie so oder so, warum sollen sie es dann nicht auch irgendwie... Eben, also man sieht halt eher so die Daten, die da sind. Und ich meine, das sind ja auch Daten, die man im Endeffekt, also wenn man registriert, ja auch haben will, weil die Support-Geschichte, ohne dass man wieder die Rechnung mitgeben kann und so, hat ja auch diese Nebeneffekte. Bei Amazon hat man auch alle Bestellungen drin, also das ist schon eher so ISO. Post-Privacy und so, ja. aber Empfehlungen, da kann man sich irgendwie so einen Überblick verschaffen und für die Leute, die mit OCD gesegnet sind, die können da so ihre Rechner benamsen und auch die schon gestorben sind und so. Ja, ja. Aber wir waren jetzt gerade schon bei die bösen Daten und so, und dann kommen wir hier auch gleich zur Depression. Das erste Thema hast du hier reingeschrieben. Ja, das habe ich hier reingeschrieben. Ja, es ist ja irgendwie so, wir sind ja große Fans auch von der Daily Show, auch braucht eigentlich da auch keine Erwähnung mehr. Und da war ja eben diese schöne Rally for Sanity, dass man mal so ein bisschen mehr so auf den Boden kommt wieder und eben nicht die politische Sprache und alles so ausarten lässt, dass alles irgendwie Nazi und Hitler und sonst irgendwer ist, was ja da drüben schon auch eher an der Tagesordnung ist. Mhm. Und was jetzt passiert ist, ist, dass leider ein Anschlag auf eine Demokratin passiert ist. Wo es einen unschönen Kontext insgesamt gibt, dass die Frau Palin auch ordentlich Richtung Tea Party gehetzt hat im Vorfeld, aber halt nur verbal per Bilder und so. Was genau passiert ist, da hat halt jemand mit einer Handfeuerpistole mit einem Magazin, das irgendwie 30 Schuss insgesamt hält, da semi-automatisch eine Gruppe reingefeuert, die sich vor dem Supermarkt getroffen hat, um da so Congress on your corner heißt es, glaube ich, also so irgendwie Bürgersprechstunde zu machen. Und da war eben die Abgeordnete da und ihr politisches Team, zufälligerweise war noch ein District Judge da, also so ein Oberlandesgerichtsrichter. Mhm. Irgendwie, wenn man das auf deutsche Metaphern übertragen will. Und der hat da eben in diese politische Menge reingeschossen. Ob er jetzt wirklich auf die Kandidatin losgegangen ist, weiß man noch nicht. Ja, also ist alles so ein bisschen. Ist so aktueller Stand, glaube ich, schon, dass es auf sie abgesehen hätte. Sicher ist man ja, kann man ja ganz schlecht sein. Also der sagt ja auch nichts und verweigert irgendwie die Aussage. Und und ob der gute Mann dann auch wirklich jetzt von dem Diskurs beeinflusst ist, da kann man auch drüber streiten, länglich. Weil der scheint auch insgesamt jetzt eher so troubled ist die offizielle Sprachregelung in Amerika. Ja. Also der scheint so Probleme zu haben mit sich selbst und Wobei natürlich so ein Terroranschlag, so ein Attentäter, glaube ich, auch Probleme hat. Also das ist jetzt auch nichts, natürlich, was jetzt, also das ist schon auch so eine Sprachregelung, die halt so für, wenn es ein Einheimischer ist, dann ist er halt nur gestört gewesen und ansonsten hat er größere Ziele gehabt. Also das stimmt schon, ja. Das finde ich schon auch unangenehm. Und eine Anekdote eben, die da noch oben dran hängt, das ist eben so vor der letzten Wahl, wo eben diese Demokratin auch gewählt worden ist, gab es eben von der Palin so eine Karte, Landkarte, wo eben so Fadenkreuze auf die einzelnen Positionen, genau, wo Demokraten waren. Es wurden halt so die Distrikte markiert, in denen Demokraten residieren, die gegenüber der Health Reform, also der Gesundheitsreform. Genau, Obamacare, wie es ja so schön genannt wird. Richtig, aufgeschlossen sind und die es halt eben zu übernehmen gilt. Ja? Ja. Die wurden da in dem Zusammenhang getargetet, ja, ja, wenn man das jetzt so sagen will. Und mittlerweile heißt es, ja, nee, das sind keine Crosshairs und das sind keine Bullmarks, Bullseyes, sondern das sind Surveyors Marks. Ja, so, genau, wie man halt bei Google Maps halt so auch, ja, was hat. Also da wird halt einerseits ordentlich zurückgerudert, andererseits, also die interessante Anekdote ist eigentlich, dass sie zu der Zeit, also eben die Demokratin, um die es geht, da schon mal in den Nachrichten gesagt hat, okay, wer mit solcher Sprache und solcher Bildsprache arbeitet, der muss auch mehr oder weniger damit rechnen, dass das Auswirkungen hat. Ja? Ja. Und das, finde ich, hat das Bittere daran, dass es halt Auswirkungen hatte, so oder so. Mhm. Also diese Verbindung sehr prophetisches, will ich das schon auch herstellen. Ja? Sehr unangenehm prophetisches Stück Interview an, ja, der Stelle. Da habe ich mir auch gedacht, ho, ho, ho. Also die sagte dann wirklich so, wenn man sowas macht, dann muss man damit rechnen, dass das Konsequenzen hat. Und ja. Ich habe jetzt das nicht rausgesucht, aber ungeachtet dessen, ob man jetzt sagt, ja, das hat direkt miteinander zu tun oder nicht, wäre das halt so ein schöner Punkt, so für die nationale Debatte mal irgendwie innezuhalten und zu fragen, sollten wir vielleicht nicht irgendwie einen Gang runterschalten, jetzt ohne, dass man gleich dann Gesetze einführt mit, du darfst jetzt Folgendes nicht mehr sagen und so, das ist natürlich dann irgendwie auch, kannst du nicht machen, ja, gerade so mit First Amendment und so, das ist ja wichtig, mhm, in Amerika, so sollte auch wichtiger sein, und aber so, man könnte ja mal so, wir einigen uns drauf, dass wir irgendwie so ein bisschen gegenseitig abrüsten, und wer da Hoffnungen hat, dem kann man die eigentlich auch gleich wieder nehmen, weil ich habe hier so die Reaktion rausgesucht von einem, der dann auch gleich angesprochen wurde, von dem Sheriff, der da eben diese Diskussion entfacht hat, von wegen, es liegt schon auch am nationalen Diskurs, nämlich bei Schlimbau, der auch innerhalb der republikanischen Partei dann durchaus Gewicht hat, was, mit dem, was er sagt. Mr. Loeffner knows is that he has the full support of a major political party in this country. He's sitting there in jail. He knows what's going on. He knows that a Democrat party, the Democrat party, is attempting to find anybody but him to blame. He knows if he plays his cards right, he's just a victim. He's the latest in a never-ending parade of victims brought about by the unfairness of America, the bigotry, racism, sexism, homophobia of America. The mean-spiritedness of America. So he sits around, he gets reports, he understands that, I mean, he never, probably never paid the attention to Sarah Palin. All of his friends say he didn't like things political. Ja. Ja, also das jetzt nur als Beispiel für, jeder sucht jetzt schon einen Schuldigen und alle sind sich einig, also er ist entweder ein linker Kommunist, der irgendwie Hasch raucht und deswegen irgendwie durchgedreht ist, oder er ist irgendwie der Tea Party Wahnsinnige, der irgendwie Demokraten erschießt. Oder er ist fein raus, wie wir gerade gehört haben, weil, ja, er eben gar nicht schuld ist, weil die Demokraten ja meinen, die Sarah Palin wäre jetzt schuld daran, ja, ja, was ja auch wieder so zwei Dinge miteinander vermischt. Ja. Ja. Ah, oh, tragisch, das habe ich noch gar nicht gehört, aber Rush Limbaugh höre ich auch irgendwie nie freiwillig und ich weiß schon warum. Ja, ja, ja, also schon, da bin ich dann teilweise doch immer wieder froh, dass es in Deutschland hauptsächlich langweilig ist, was da politisch abgeht, aber nicht in die Richtung mag, ja, ich, möchte ich eigentlich nicht haben. Ja. Auch eine schwierige Diskussion jetzt an der Stelle. Also ich bin ja eigentlich jemand, der mal sagt, dass ich das gut finde, wenn da irgendwie die Fakten auf den Tisch irgendwie kommen und das nicht irgendwie alles weichgespült wird in der öffentlichen Debatte, aber wenn es jetzt auf der anderen Seite so ausartet, dann ist es irgendwie auch nichts, was man weiter vertreten kann, so als Standpunkt. Also es ist schwierig und es ist keine Besserung in Sicht, also, wie so oft. Was ich mir an der Stelle gegeben habe, war halt so die entsprechende Ansprache von Frau Palin, die aus ihrem Büro halt so eine Videoaufnahme gemacht hat. Und die hat auch schon wieder so vor Patriotismus gestrotzt dann und vor, also auch überhaupt nicht jetzt, war nicht besinnlich in irgendeiner Form. Das war wirklich eine große, große politische die Leute auf meine Seite bringen, Ansprache. Und das finde ich auch immer so bitter. Das kann man doch auch mal so ruhig halten. Da muss man doch nicht gleich weitermachen auch. Mhm. Ja. Ja, was erstaunlich gut war an der Stelle, auch wenn das jetzt irgendwie wieder so parteiisch ist, ohne es sein zu wollen an der Stelle, war die Rede, die Obama gehalten hat an der Universität von Arizona. Die kann man echt empfehlen zu dem Thema, weil der eben da an der Stelle auch sagt, wir sollten jetzt echt nicht irgendwie hier mit dem Finger auf andere zeigen und irgendwie suchen, wer jetzt gerade schuld ist an dem, sondern es geht jetzt hier darum, dass erstmal den Leuten geholfen wird, weil es gab insgesamt 6 Tote, glaube ich. Ich habe 9 im Kopf, aber... Also meine Zahlen sind auch nicht mehr verlinkt, ja. Sind es mittlerweile 9 und insgesamt gab es 20 Verletzte und meines Erachtens sind 6 davon gestorben, du sagst 9, weiß ich jetzt nicht, aber da ist genug Ernstes passiert, um eben mal innezuhalten und zu gucken, was ist da passiert und was können wir machen und sollten wir nicht vielleicht irgendwie schauen, dass die Irren ein bisschen von der Straße wegkommen und da gucken, ein bisschen ins Gesundheitssystem investieren, dass den Menschen geholfen wird, die vielleicht ein bisschen mentale Probleme haben. Aber also ist eine gute Rede, kann man sich anhören. Ja, genau. Aber das ist nur so ein Ausflug in das Amerika der Depression. Genau, das Amerika der Depression. Gibt es denn ein anderes? Nee, auch nicht anders als Deutschland. Ja. Und in Deutschland sind wir dann auch gleich. Es ist ein so großartiges Thema, ich finde das so hervorragend. Die Frau Aigner. Ja? Die Frau Aigner fällt ja dadurch auf, dass sie irgendwie einen Facebook-Account mal hat und mal nicht und dann mit Mark Zuckerberg irgendwie diskutieren will und dann, naja. Und sie ist große Verfechterin des sogenannten digitalen Radiergummi. Ja? Aha, ein digitaler Radiergummi. Genau, weil Herr de Maizière meinte ja auch, man müsste irgendwie das Recht darauf haben, dass das Internet vergisst. Und die Frau Aigner fand das irgendwie auch also so sinnvoll als Forderung, das Internet muss vergessen. Mhm. Und deswegen braucht es jetzt den digitalen Radiergummi. Okay. Und jetzt braucht es natürlich eine technische Lösung für diesen digitalen Radiergummi, weil der ist digital und den muss man dann programmieren wahrscheinlich. Okay. Und da hat jetzt die Frau Aigner ein Universitätsprojekt oder eine Ausgründung aus einer Uni gefunden, die eben das vorgeben zu tun, nämlich den digitalen Radiergummi für Bilder. Das Anwendungsprofil ist also, man lädt zu Facebook seine Saufbilder hoch und stellt dann ein, soll es jetzt aber nur für 6 Monate irgendwie online geben. Okay. Und nach 6 Monaten sind diese Aufbilder dann weg und man kann sich auf den Manager-Posten bewerben, wie es immer so schön heißt in diesen Interviews. Und der einstellende Arbeitgeber, der sieht dann diese Aufbilder nicht und dann ist alles gut. Was ja auch so das einzige Argument ist, das immer wieder gebracht wird, so dass dein Arbeitgeber wohl nicht Respekt vor dir verliert, wenn du mal Saufgelage warst. Also, ja, also das ist halt immer so dieses Angstgebäude an der Stelle, so wenn du dich bewirbst, dann gucken die Leute im Internet und dann, wenn sie da ein Saufbild finden, dann kommst du da nicht in die Firma rein. Ja. Tja. Da hängt jetzt wieder die Diskussion dran, so will man denn dann da arbeiten? Und ist das nicht vielleicht irgendwann in Zukunft so, dass vielleicht es disqualifiziert, wenn man keine Saufbilder findet von ihr, weil es ja seltsam ist, weil alle ja Saufbilder im Internet haben. Aber ganz abgesehen davon, dieses Ding, diese digitale Radiergummi für Bilder ist jetzt so gelöst, dass du da einen Firefox-Plugin installierst. Und dieses Firefox-Plugin registriert sich halt dann für einen MIME-Type für eben diese Bilder, also Bilder in Anführungszeichen, für diese Dateien, die DRM auf Bilder machen quasi. Okay. Und kommuniziert dann mit einem zentralen Key-Server. Aha. Ja. Wo dann eben nachgefragt wird, wie lange dann, also ist das Zertifikat für dieses Bild noch gültig und darf man das noch anzeigen oder nicht? Und du musst dann ein Abo aber abschließen, wenn du deine Bilder ins Internet stellen willst mit diesem Verfahren, weil dieser Server muss ja betrieben werden und das kostet 24 Euro, glaube ich, im Jahr. Okay. Das ist momentan, ja. Damit ich meine Bilder dann aus dem Internet löschen kann. Also, kenne ich ja gar nicht aktiv. Ich kann die nur mit Ablaufsdatum mal einstellen. Ja. Und das Tolle ist auch... Also, ich kann sie nicht aktiv zurückziehen, oder? Ja. Ich kann... ich kann die können natürlich trotzdem noch angeguckt und kopiert werden von anderen Leuten und abgescrapt und so eigentlich. Ja, natürlich. Müssen halt das Plugin können, aber dann script ich halt Firefox oder whatever. Hm. Also das geht auch noch, weil man kann die Bilder ja sehen, man soll sie ja sehen können. Ja. Ja, also mir wird praktisch Geld aus der Tasche gezogen. Naja, also man kann jetzt irgendwie schon sagen, so, ja, das könnte jetzt eine Technologie sein, die irgendjemand für irgendwas verwenden will. Also ich will jetzt da gar nicht von Geld aus der Tasche ziehen reden, aber es ist halt in keinem Fall irgendwas, mit dem du eben dieses Problem löst, für das es hier gerade von der Frau Aigner und von dann auch den Tagesthemen und irgendwie der Presse gerade propagiert wird. Und ich finde das irgendwie seltsam, dass da so viel Werbung gemacht wird für ein Produkt, das jetzt erstens noch kommt im März erst. Ja, und zweitens, dass es halt von zentraler Stelle gemacht wird, also von der Regierung nahezu schon, ja. Ja, also seltsam. Sehr seltsam. Seltsam wieder mal. Also so kompetenztechnisch wieder mal eher ein großer Reinfall. Ja. Man könnte sagen, man klammert sich an digitale Strohhalme. Ja. Ja. Also du hast das irgendwie gesehen und wolltest das mir erst nicht glauben, dass das tatsächlich stattfindet. Ja. Hat auch schon Absurdistan-Qualitäten. Also interessanterweise wollte ich es erstmal nicht glauben, weil so überhaupt also dieses Bild des digitalen Radiergummis, ich hätte da eher so einen Killswitch oder sowas für, also wirklich was ich aktiv triggern kann, um irgendwas wieder zu entfernen, aber. Naja, aber du radierst ja aktiv mit dem Radiergummi. Also das Bild ist schon aktiv, nur Lösung ist halt nicht aktiv. Die Lösung nicht. Ja, und zum anderen, ja, oh. Also da gibt es eben spannendere Geschichten, also von Datenbrief bis sonst irgendwohin eigentlich interessantere Ideen, mit denen man was erreichen könnte. Ja, und der Punkt ist halt, DRM funktioniert nicht, ja, wissen wir mittlerweile. Ja. Also ist nicht durchgedrungen zu allen, aber ist so. Und wenn man ein Bild angucken kann, dann kann man das auch abfotografieren und ins Internet stellen und man kriegt das Zeug aus dem Internet einfach nicht mehr raus. Ja. Das ist technisch so. Ja. Da kann man noch so viele Lösungen oben drauf bauen, dass wenn jemand will, dann kriegt er dieses Bild da raus und wieder hoch. Tja. Ja. Ja. Ja. Noch eine normalpolitische Depression meinerseits, also eigentlich nicht, weil es war ein schöner Abend, aber halt bittersüß oder wie man es bezeichnen will, ich war bei Hagen Räther hier in München, der war im Deutschen Theater und ich sehe hier so eine kleine Note, das heißt, du hast was. Genau, ich habe so ein kurzes Sample für alle, die Hagen Räther nicht kennen, dabei. So wie man sich das so vorstellen muss, man stellt sich das vor, als ein großer Schwarzhaariger mit langen Haaren sitzt am Klavier und lässt dann solche Dinge von sich. Der Dalai Lama fliegt um die Welt und predigt Einklang mit dem Kosmos. Al Gore fliegt um die Welt und erklärt uns, dass Fliegen scheiße ist. Ja, so ist das. Der Dalai Lama hat eine CO2-Bilanz wie ein Kohlekraftwerk. Ja, und so geht das dann eine Stunde, glaube ich. Und ja, ja. Ist man fertig danach. Ja, ja, so. Die kriegen ja alles raus. Und Columbus hat die Welt. Also, er hat halt diesen Tonfall drauf, zum einen. Gleichzeitig zieht er halt immer schöne Quervergleiche, die einerseits zwar hinken, aber andererseits halt Absurdität einfach aufzeigen, so wie jetzt eben auch so diese Al Gore-Geschichten, klar. Also diese Widersprüche, in die sich jeder eigentlich so verstrickt. Und er zielt es gar nicht so auf die einzelnen Leute ab, sondern er sieht es alles eher so auch in dem ganzen Programm als systemisches Problem. Und ja. Und es ist, man geht, also wenn man so ein bisschen schwarzhumorig drauf ist, kann man super lachen. Aber man geht trotzdem auch mit Magenschmerzen raus, weil er erwischt dich irgendwo. Ja, also in einem der Themen hat er dich getroffen. Hagen Räther verkörpert für mich ja so diese Idee der Depression, die ich damals hatte, als ich das angefangen habe mit Netzpolitik. Weil es ist einfach so, man beschreibt einfach nur den Ist-Zustand und der ist hinreichend traurig, dass man gar nicht mehr sagen muss. Definitiv, also, definitiv. Ja, also finde ich auch großartig. Und auch in so einer so ruhigen Art, sich wiederholen, das ist, also ich habe es ja genossen, es ist wer ihn noch nicht kennt, ja, Live-Programm ist auf alle Fälle ganz gut. Wer ihn aus den Kabarett-Sendungen und so weiter schon kennt, ist schon auch 50% wieder verwurstet. Ja. Ja, aber das macht eigentlich an der Stelle auch nicht wirklich was, weil es ist halt einfach so trennscharf irgendwie. Mhm. Ja, also wirklich so, da geht man gut bewegt wieder mit raus und will dann doch wieder Vegetarier werden und ja, sehr betroffen. Und wer ihn noch gar nicht kennt, der findet bei YouTube ausreichend Material. Genau. Der letztens erst so diese Islam-Nummer sehr gut. Hm. Ja. Ja. Jetzt waren wir in Amerika, jetzt waren wir in Deutschland. Dann gucken wir doch noch kurz nach Frankreich, die auch gerade in der Sektion jetzt immer sehr schön mit vorne dabei sind. Und das Problemkind heißt Atopie immer noch. Da musst du mich erstmal so grundsätzlich mal wieder aufklären. Ich habe so Siegeszüge gegen Atopie gehört und irgendwie nach dem, was ich da jetzt gelesen habe, wird das einfach alles langsamer umgesetzt, oder? Nein, also erstmal gab es ja so, Atopie ist ja insgesamt, glaube ich, dreimal versucht worden. Mhm. Und oder zweimal. Ich glaube insgesamt dreimal, aber Detail. Auf jeden Fall ist es halt einmal gescheitert daran, dass es keinen Richtervorbehalt gab. Und dann das oberste französische Gericht gesagt hat, ohne Richtervorbehalt, unabhängiges Gericht, oder ich weiß gar nicht, ob sie unabhängiges Gericht an der Stelle gesagt hat, aber ohne Richtervorbehalt dürfte das nicht machen. Okay. Und dann haben sie halt relativ fix danach, innerhalb von 1-2 Monaten, die zweite Version quasi gelauncht von Atopie mit Richtervorbehalt. Und da gab es dann eben verfassungsrechtlich nichts mehr gegen zu sagen. Mhm. Und dann war das Gesetz. Das kam dann durch und die Atopie, also die Behörde, also das Ding ist ja nach dieser Behörde benannt, die quasi da zuständig ist, im Internet zu gucken, wer da böse Sachen macht, also wer Raub kopiert und wer Urheberrechtsverletzungen begeht. Also es geht also nur mal für die, die es noch gar nicht irgendwie im Kopf haben, du machst Urheberrechtsverletzungen, du wirst verfolgt dafür oder dir wird sogar das Internet abgedreht. So als genau, ganz also, kurze Zusammenfassung. Genau, also die in was Frankreich. Was sie eigentlich wollen, ja, sie, ja, also was in diesem Gesetz drinsteht, ist, wer dreimal eine Urheberrechtsverletzung begeht, der wird aus dem Internet ausgeschlossen. Per Provider, also der Provider wird dann, der dreht dir quasi die Leitung ab. Und bevor du ausgeschlossen wirst, wirst du halt darauf hingewiesen, dass du jetzt eine Urheberrechtsverletzung am so und so vielten begangen hast und dass das jetzt dein erstes Mal war und das zweite Mal ist noch okay und das dritte Mal fliegst du raus. So ja, wie in der Schule, einmal ist keinmal, zweimal ist keinmal, dreimal ist einmal zu viel, wie meine Französischlehrerin immer gesagt hat, passenderweise Französischlehrerin. Ja, bei drei Blitzen gibt es ein Donnerwetter. So auf dem Niveau spielt sich das ab, oder? Naja, auf jeden Fall. Jetzt wird das langsam quasi eingeführt. Okay. Die Jubelgeschichten, die du dann noch referenzierst, könnten halt tatsächlich auch sein, dass es im Endeffekt zahnlos bleibt, weil es nicht durchsetzbar sein könnte. Mhm. Das gilt es aber auch noch abzuwarten. Also Quadratur sagt an der Stelle, sie halten es für unwahrscheinlich, dass es jemals so weit kommt, dass jemand aus dem Internet ausgeschlossen wird, weil da zu viel nicht greift und weil das Gesetz zu zahnlos ist. Aber das muss man, glaube ich, auch noch abwarten. Da würde ich auch noch nicht so Entwarnung geben an der Stelle. Aber was halt jetzt gerade passiert ist, Atopie Phase 2 wird jetzt eingeleitet. Die erste Phase läuft jetzt seit September. Und was in der passiert ist, ist, die Behörde, also Atopie, hat eben die Provider damit beauftragt zu gucken, wer surft wohin und wer geht der Urheberrechtsverletzungen und hat sich da die Adressen besorgt und hat denen dann E-Mails geschrieben. Mit, du hast hier um so und so viel Uhr mit dieser IP diesen Musiktitel heruntergeladen und das war nicht so toll und mach das doch bitte nicht mehr. Es zählt aber noch nicht für diese 3 Strikes. Aber das sind Mitteilungen einfach. Das sind so. Mitteilungen. Wirklich so nicht, du kannst dich nicht rechtfertigen, du kannst da nicht irgendwie, sondern dir wird einfach das mitgeteilt so. Genau, dir wird das mitgeteilt und es gibt momentan auch noch nicht irgendwie so die Infrastruktur, um zu sagen, das war ich aber gar nicht. Okay. Ja, also da komme ich gleich noch dazu. Mhm. Aber Phase 2 ist jetzt eben nicht mehr E-Mail, sondern Brief. Ah. Weil das ist ja beeindruckender oder irgendwie, weiß nicht, offizieller. Und jetzt eben ab, ich glaube, jetzt wollen das Ende des Monats oder Anfang Februar oder irgendwie so anfangen, Briefe zu verschicken, haben da auch auf der Pressekonferenz schon so ein Formschreiben vorgestellt, wie das dann aussehen wird. Und da steht im Prinzip halt auch drin, so, du hast um so und so viel Uhr mit dieser IP irgendwie böse Dinge getan und lass es doch bitte. Okay. Ja, ist eigentlich aber auch noch nicht relevant in Sachen 3 Strikes, soweit ich verstehe, weil da eben unter anderem noch ein Stück der Infrastruktur fehlt, wie gerade angesprochen, nämlich diese Software, mit der du beweisen kannst, dass du es nicht warst. Ja? Das ist nämlich, da ist es an der Stelle Beweislastumkehr. Ja? Nämlich, du musst dann irgendwie Software installieren, die mitloggt, wo du im Internet warst. Ja? Und zwar alles. Und wenn dann in dieser Software, die von Adobe zertifiziert worden ist und extern entwickelt wird, wenn da drin steht, du warst an der so und so viel Uhr nicht im nicht da und hast nicht dieses MP3 runtergeladen, dann bist du nicht schuld. Sprich, dann hat irgendjemand deinen Wavelan mit benutzt oder was auch immer. Und also das ist der Teil steht wirklich auch noch. So dieses daran wird gearbeitet nach wie vor. Und wird das dann verpflichtend oder nur, wenn du dich halt verteidigen willst? Weil ansonsten das ist, wenn du dich verteidigen willst. Okay. Wenn du es nicht hast, dann bist du halt schuld. So, okay. Aber du könntest dich ja verteidigen, indem du das Ding aufspielst. Genau. Und dann... Man könnte das jetzt auch irgendwie Schnüffeltrojaner oder so nennen, aber... Also ist dann Phase 3, oder was ist das? Also ich weiß es noch nicht, wie da die Phasen jetzt weiterhin vorgesehen sind, aber das ist auf jeden Fall noch, das wird noch passieren, bevor es dann wirklich die Three Strikes scharf geschaltet werden, Anführungszeichen. Also diese Software muss es geben, bevor die Three Strikes scharf geschaltet werden können, um auch irgendwie dann ins Internet abzudrehen. Ja. Das heißt, okay, diese Stelle werden wir irgendwie erleben. Mhm. Also oder auch nicht, wenn das irgendwie softwareentwicklungstechnisch in die Hose geht, wie oft so oft bei Regierungsgeschichten. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend an der Stelle und sie üben schon fleißig mit Briefe verschicken jetzt und so. Ja. Mal sehen, wo das hingeht. Also es hat schon eine gewisse Absurdität. Ja. Aber ist ja weit weg, ist ja nur Frankreich. Ist ja Frankreich, genau. Also die sympathische französische Lösungen werden garantiert nicht nach Deutschland. Charmant. Charmant, stimmt. Charmante französische Lösungen. Ja, soweit mit der Diskussion diese Woche. Mit der Diskussion um die Depression. Diskussion der Depression, genau. Elegant, gerade noch die Kurve bekommen. Oder auch nicht so elegant. Dann haben wir so noch ein Thema, das uns aus der letzten Woche noch quasi begleitet, so die PS3 und deren Offenheit, der unfreiwillige Offenheit an der Stelle. Es tut sich was und zwar Sony sieht sich genötigt, Briefe zu verschicken, wo halt drin steht, finden wir nicht so super und wir verklagen jetzt irgendwie den Hotzelschorsch und irgendwie so komplett Fail Overflow und wissen aber nicht, wie zwei Leute von Fail Overflow so wirklich heißen, deswegen verklagen wir die per Pseudonym. Auch sehr lustig, da steht dann irgendwie so George Halls und Bushing in Anführungszeichen. Die Anklageschrift ist irgendwie auch so, der und der und der und der sind Computerhacker. Ja. Genau, und dann steht halt weiter drin, die haben irgendwie so hier gegen die DMCA und wie sie alle heißen, verstoßen. Und machen unsere Geschäftsmodell kaputt, wir werden gleich verhungern und die sind schuld. Ja, also man muss an der Stelle schon auch sagen, ist jetzt gar nicht so weit hergeholt. Ja, also dass jetzt Sony mit dieser Klage keinerlei Erfolg hat und dass sie sich damit nur selbst in den Fuß schießen, d'accord, ja, aber es ist nicht so einfach, wie GeoHot an der Stelle immer zu versichert, dass man mit diesem Jailbreak und dieser Custom Firmware, die er jetzt gebaut hat und die man per USB-Stick installieren kann, also man kann wirklich jetzt einen USB-Stick an die PS3 dran stecken, neueste Firmware, irgendwie Software ausführen und dann hat man Custom Firmware, mit der man eigene Software ausführen kann. Ja. Und an der Stelle sagt der Hotzelschauer dann immer, ja, aber man kann nur Homebrew-Software spielen und Raubkopien gehen damit nicht. Ja, und ist halt leider auch nicht so ganz richtig, weil man kann sich dann eben auch im Internet schon Dinge besorgen, mit denen man halt dann Spiele so patchen kann, dass sie auch laufen. Ja, also Castlevania ist da so, ist gerade der aktuelle Fall, der durch die einschlägige Presse geht. Da gibt es eben einen Patch für, der Castlevania so umdreht, dass da nicht mehr drin steht, läuft von Blu-ray, sondern läuft von Harddisk und dann läuft es. Okay. Und ja. Ja, geht halt immer irgendwie mit einher an der Stelle. Also, ja. Also es ist auf jeden Fall. Ich meine, beim Jailbreak vom iPhone ist ja eigentlich auch genauso. Ja. Also wenn ich ehrlich bin, die Leute, die ich jetzt kenne, die einen Jailbreak einsenden, sind eher so die Geldsparer. Mittlerweile, ja. Ja, weil das halt so easy cheesy geht. Es gibt schon auch die ein paar Features haben wollen, aber so im Wesentlichen wird da mit den entsprechenden App Store Äquivalenten gearbeitet und halt kein Entwickler mehr bezahlt. Also ist so ein Nebeneffekt, da muss man irgendwie muss man irgendwie durch, aber ich persönlich hoffe schon, dass es trotzdem genauso wie beim iPhone läuft und dann entsprechend das als durchgeht und die Klage eben nicht die Leute entsprechend in. Auch eine interessante Diskussion, die da dran hängt, weil da gibt es jetzt eben in der DMCA gibt es ja seit relativ kurzem, also seit einem Jahr oder so, glaube ich, diese Ausnahme mit, wenn es ein mobiles Telefon ist, dann darfst du das jailbreaken, weil das ist irgendwie ein Closed System und das ist deins und das da sollst du aufmachen können. Da gab es ja auch diese Meldung mit Jailbreaken vom iPhone ist jetzt legal. Ja. Da gilt es jetzt eben zu gucken, trifft es jetzt auch auf Konsolen zu in Zukunft. Ist natürlich dann spannend, weil wenn es dann an der Stelle wirklich einfach komplett legitimiert ist, dann ist es schon fraglich, wie man da jetzt so diesen Kopierschutz dann, also dann. Naja, also es ändert im Prinzip ja auch nichts an der ganzen, also es ändert ja nichts daran, dass Sony weiterhin sagen kann, die Keys sind aber private, intellectual property und die darfst du nicht, die gehören uns und die darfst du nicht posten. Daran ändert es ja nichts. Ja. Also, dass der Vorgang des Jailbreakens legal wird, deswegen darfst du die Keys noch nicht veröffentlichen. Mhm. So zumindest mein Verständnis der Sachlage. Ja. Aber bleibt alles, ist alles interessant und das Problem, das Sony halt ist, dass der Zug schon abgefahren ist. Ja. Sie können halt nichts mehr machen. Nee. Die Keys können sie nicht revoken, weil sonst läuft die Software nicht mehr und das ganze Sicherheitssystem ist so katastrophal kaputt, dass da nichts mehr geht. Ja. Genau, die haben einfach dahingehend verloren und sollten eigentlich das Beste daraus machen. Ich weiß nicht, die Klage schafft auch nicht, glaube ich, mehr positives Feedback dahingehend. Ja. Nee, also ich weiß nicht, was wir an der Stelle jetzt noch machen könnten, außer die Augen zu und la la la singen, aber das hilft jetzt auf jeden Fall auch nicht wesentlich. Ja. Genau, aber ich meine, sie haben ja mit den anderen Systemen auch überlebt, während Raubkopieren noch okay war. Also, gerade die erste PlayStation war ja auch innerhalb von kürzester Zeit auf so einem Niveau, dass man sich das Zeug selber brennen kann. Bei den DVDs für die PlayStation 2 ist es auch relativ schnell passiert. Die PSP ist auch so ein Kandidat. Also die Systeme überleben ja trotzdem auch. Also es wird auch immer schon auch in der Größenordnung geweint, die dann auch nicht wirklich auch zutrifft. Ja, und wenn man ehrlich ist, ist Sony jetzt sowieso lange davon gekommen. Ja. Mit der Strategie, da eben Linux drauf zu erlauben, haben sie sich auch schon viel Zeit gekauft in dem saftigen Zyklus der Konsole, in Anführungszeichen. Ja. Insofern, die anderen mussten früher mit Raubkopien leben. Ja. Ja. Unwillen in Sachen Community, da ist Sony auch nicht alleine. Zumindest bei manchen. Ja. Also Google hat die Woche ja irgendwie, also für meine Begriffe, schon einen Vogel abgeschossen. Ich habe mir auch gedacht, ich lese nicht richtig. Ja. Also die Jungs meinen so in ihrem Entwicklerblog von Chromium, wir haben hier dieses Videotag und das Videotag supportet H.264 und das wollen wir jetzt nicht mehr. Nö, weil das steht der Innovation im Wege. Genau, weil Open Innovation. Und wir haben ja dieses eigene Videoformat WebM und dann haben wir noch Theora und dieses H.264, das hat so viele Patente und das macht die Innovation kaputt und das streichen wir jetzt. Ja, demnächst. Aber also wir halten uns ans Chromium-Projekt und nehmen das auch mit raus, weil bei Chromium war es wohl nicht dabei, weil eben ja doch Lizenzgebühren auch noch fällig sind irgendwo, deshalb so ein bisschen Schwierigkeiten vielleicht, aber ja. Ja. Also wir hatten das ja mal drin und irgendwie ist der Internet Explorer da auch mit aufgesprungen und jetzt hätten wir so H.264 als de facto Standard für so diese Zukunft mit diesem Video in diesem Internet gehabt. Da wäre ja direkt was vorwärts gegangen an dieser Front. Das geht aber nicht. Und jetzt aber, dann geht ja unser WebM unter. Ich weiß es nicht. Also kann da jemand irgendwie das ernst, kann es jemand ernst nehmen? Also kann man das in irgendeiner Form ernst nehmen? Ernst nehme ich das dann, wenn in Android auch kein H.264-Support mehr drin ist. Ja, dann nehme ich das ernst. Ja. Weil das ist nämlich so der Punkt, der an der Stelle überhaupt keinen Sinn mehr ergibt für mich. Es gibt für mobile Endgeräte keine Encoder-Chips oder Decoder-Chips. Für entweder oder, also für Theora und Dings, wie heißt es? WebM. WebM, ja. Ich wollte immer MWeb sagen, ja. WebM. Gibt's keine Decoder-Chips, ja, und das Einzige, was so halbwegs stromsparend da eben auf diesen Geräten zu dekodieren ist H.264, weil es da eben Hardware für gibt. Ja? Und bevor es nicht Hardware gibt, wird Google vermutlich auch den Teufel tun und das da rausnehmen und dann irgendwie wahrscheinlich so H.264 mit Flash abspielen, ja, oder was weiß ich. Ja? Das kann, also wenn Google für Android den Support auch streicht, dann kann man das ernst nehmen. Bis dahin ist das einfach nur eine strategische Geschichte, um zu sagen, Apple hat uns gerade ans Bein gepisst mit Verizon und deswegen pissen wir jetzt zurück. Siehst du das so direkt als ja, also ob das jetzt so eine direkte Reaktion darauf ist, glaube ich jetzt eher weniger, aber es ist schon, man ist da schon in Konkurrenzsituationen. Ja. Ja, aber es macht so überhaupt keinen Sinn, dieses Ding. Also klar wäre es, also wären, ich weiß nicht, ob noch ein Standard irgendwie gut wäre, wenn es wirklich, also einerseits ist es vom Standard, also von der Leistungsfähigkeit ist es natürlich irgendwie ein schlechtes Ding im Moment, also irgendwie entspricht zu Baseline von H.264 nur, aber ich meine, die Anfangswehen hatte man ja bei H.264 und MPEG-4 ja auch. Also wenn die Diskussion, die eigentlich interessant ist, finde ich, ob du jetzt mit Theora oder mit WebM bei so und so viel Kilobit jetzt so viele Artefakte siehst oder umgekehrt, das ist, also der Zug, der ist nicht interessant, finde ich nicht mehr interessant an der Stelle. Klar ist es, wenn du jetzt irgendwie entscheidest, mache ich jetzt das oder das oder das oder das und das oder das und das, ja, also welches Subset der Dinge benutze ich, ist es vielleicht noch eine Abwägung wert zu gucken, wo kriege ich denn die beste Qualität raus. Mhm. Ja, aber der eigentliche Punkt, den ich als jemand, der eben daran interessiert ist, dass dieses Internet funktioniert und dass ich relativ einfach Zeug in dieses Internet reinstellen kann, sehe, ist, einigt euch doch auf irgendwas, bitte. Ja, und das Einzige, was momentan Sinn ergibt, weil eben die Hardware für mobile Geräte nur das abspielt, ist H.264 aus meiner Perspektive. Ja. Und ja, da ist dieser ganze Patentschwanz dran und irgendwie die Mafia, die da irgendwie dann irgendwann gebühren will für Streaming oder auch nicht, aber Pragmatik bitte. Ja. Es kann doch nicht sein, dass der Firefox keine MP3s abspielt, weil das nicht offen genug ist. Ja? Was ist denn das für ein Affenzirkus? Ah, ja. Ja, ja. Ja, schon ein schwieriges Ding insgesamt, aber ich meine, erstmal muss es mal funktionieren. Und ich meine, H.264 ist ja, mag ja vielleicht so ein bisschen Lizenzschwanz dran haben, der ja immer geunkt wird und noch, also da werden ja immer so ein bisschen, wird ein bisschen Angst gestreut und vielleicht geht da auch was. Andererseits hast du da eben auch deinen Standards-Body, der wirklich zwar kein, also auch eine gewisse Offenheit hat, weil da halt so ein Industriestandard, wo mehrere Leute an einem Tisch sitzen. Ja, ja, also da kann man auch hervorragend drüber streiten, ob das jetzt dazu führt, dass der Standard offener ist oder ob das dazu führt, dass die Leute, die sich mit mehr Geld in den Standards-Body reinkaufen, bestimmen, wohin der Standard sich entwickelt. Ja, also das ist irgendwie, es ist mir alles egal. Ja, sie sollen sich auf irgendeinen Scheiß einigen, der funktioniert auf allen Geräten. Und dann will ich hier irgendwie in mein Internet so dieses eine Videofile mit dem einen Videotag hochladen können und nicht jetzt irgendwie es noch schlimmer haben als früher. Ja, weil ich hatte eigentlich gehofft, das wird besser. Aber nein, es wird schlechter, weil ich muss jetzt irgendwie, wenn ich ein Video hochladen will, muss ich K264, ein WebM und vielleicht auch noch ein Theora und dann noch einen Flash-Fallback im Zweifelsfall. Ja, also das ist doch alles, das ist doch irre. Ja. Tja, aber was passieren wird, ist eigentlich H.264 wird es weitergeben und dann, wenn Chrome das wirklich macht, Flash-Fallback an der Stelle, genauso wie der Rest. Und ich meine, irgendwo muss ja das Ding kodiert sein auch. Und solange jetzt in Flash nicht irgendwie noch Ogg und WebM passiert, also da ist interessanterweise, solange Flash noch so lange lebt, wie es so ja, aktiv am Start ist. Insofern kann man ja Google an der Stelle nur dankbar sein, dass sie weiter so großzügig Flash unterstützen. Weil ist ja so offen und innovativ. Genau. Ja, und das war ja auch die Antwort im Übrigen. Wer freut sich darüber, dass H.264 aus Chrome rausfliegt? Adobe. Ja. Also. Ja, klar. Also das muss und da fängt natürlich schon dieser Apple-Google-Pissing-Contest an eigentlich. Also, ja. Oder macht weiter. Da zieht für mich das Argument, weil ja, damit hat man irgendwie so Flash-Best-Buddy-Sein ist, glaube ich, schon Googles Job immer noch und wird es auch auf absehbare Zeit bleiben. Ja, lustig, dass sich das so ergeben hat. Ja. Wer hätte es gedacht? Aber wir haben ja noch mehr über Google zu jammern. Über Google, ja. Ich habe da im Zuge dessen ein paar YouTube-Videos hier angeguckt und ich war halt immer automatisch eingeloggt mit meinem YouTube-Account. Mhm. Und dann sagt er mir, okay, verify mal deinen YouTube-Account wieder, indem du das Passwort nochmal eingibst. Das habe ich eh schon immer gefressen. Wenn er immer mal wieder denkt, ich bin zu lange eingeloggt, ich muss mich da mit dem Passwort nochmal authentifizieren, obwohl er weiß, dass ich bin. Aber das war dann auf wohl nur deswegen, weil er mir sagen wollte, okay, deinen Account kannst du jetzt mal stecken. Den musst du jetzt mit einem Google-Account verbinden, sonst kannst du den nicht mehr verwenden. Sonst musst du dich gleich wieder ausloggen. Ja. Ja. So. Und jetzt nicht so eine schöne Geschichte, weil ich irgendwie wird mir das schon langsam zu groß, so dieses Single Sign-On an der Stelle. Also was wir früher irgendwie mit Passport bei Microsoft, der irgendwie, wo ja irgendwie der Weltuntergang heraufbeschworen worden ist, weil Microsoft da diesen Single Sign-In versucht hat, da sind wir bei Google jetzt schon ziemlich nah dran, finde ich. Ja, definitiv. Ist jetzt auch an der Stelle jetzt nicht so eine wahnsinnig neue Geschichte, dass das jetzt verlangt? Also das machen die graduell schon über ein halbes Jahr hinweg. Das hat nur dich jetzt getroffen gerade an der Stelle. Also nee, du konntest immer schon verbinden. Du musstest nicht. Sie schreiben auch, dass sie seit so und so lange schon jetzt graduell ihre Userbase dazu zwingen. Okay. Also es ist nicht so, dass es jetzt für alle schon verpflichtend wäre beim nächsten Einblocken, sondern es spidert sich so langsam durch die Accounts durch und zwingt so langsam irgendwie jeden da rein. Ja. Also mich hat er da schon vorher dazu gezwungen, schon irgendwie letztes Jahr irgendwann. Ja. Und weiß ich nicht, wollte es nicht mit meinem Hauptaccount verbinden, weil das sind irgendwie Videos, die haben irgendwie woanders und ich wollte es halt einfach getrennt haben. Da habe ich mir gedacht, okay, mache ich halt einen neuen Google-Account, ist ja auch kein Problem. Und dann kann ich aber jetzt auch keinen Google-Account machen, ohne mich als ich zu identifizieren. Ja, also ich muss mir irgendwie so, oder ich muss ein anderes Telefon hijacken. Vielleicht sollte ich mir so ein Prepaid-Handy kaufen für Google-Account. Genau. Prepaid-Handy für Google-Account, aber es ist schon auch sehr tinnvoll da wiederum. Also, aber Prepaid-Handy kriegst du auch nicht mehr ohne Personalausweis. Ja, aber auch nichts eine Telefonzelle. Kann man die noch anrufen? Gibt es die noch? Kann man SMS an Telefonzelle? Nein, man kann einen automatisierten Anruf bekommen, auch mit der Sprachansage. Also das geht schon auch. Oder ich kann praktisch bei irgendeinem Bekannten die Nummer machen. Aber meine Idee ist eher so, okay, ich will eigentlich mit diesem Video-Account nicht direkt verbunden sein als Person. Also eigentlich, ich will so ein bisschen Anonymität haben. Ja. Was natürlich ein bisschen so gegen die Dienstanbieter auch spricht, weil das wollen sie mir natürlich eigentlich auch nicht geben. Zum Teil auch, also bei Gmail auch fast, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, zu Recht, aber die Spam-Geschichte ist da schon ein Problem und das Automatisieren und ich kann es schon irgendwo nachvollziehen, aber ich fand es irgendwie erschreckend, so dass ich wirklich mich per Telefon als ausgeben muss, auch wenn sie mir sagen, okay, die nehmen diese Nummer nur einmal. Wenn du nicht zustimmst, dass du auch andere Sachen haben willst und so weiter, aber dass ich praktisch so über meine Telefonnummer dann auch noch direkt als die Person auch schon identifiziert, muss man nicht mal mein Suchprofil machen. Ja? Hat man schon meinen Telefonbucheintrag oder sonst irgendwas? Also, Was mich halt an der Stelle auch genervt hat, als ich das machen musste, ist, dass ich eigentlich zwei YouTube-Accounts oder drei YouTube-Accounts sogar hatte. So irgendwie für ich lade so Schnipsel aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen irgendwo hoch, die ich irgendwie Freunden und Twitter zeigen will und für private Videos und Gedöns. Und da musste ich mich halt entscheiden, ja, welchen bindest du jetzt an deine richtige Google-ID und was machst du dann, wenn du dich in die andere einloggen willst und dann musst du wieder so einen neuen Google-Account und dann musst du den Google-Account wieder ändern und dann, das ist ja alles irgendwie... Und ich meine, ist ja auch ein legitimer Ansatz, das so ein bisschen zu segmentieren wegen Channels oder auch wegen wirklich so rechtlicher Unsicherheit, weil man nicht genau weiß, ist es okay, ist es nicht okay und wenn er dann den kompletten Account sperrt, dann sind halt auch die anderen Videos, wo du sicher weißt, da ist überhaupt kein Problem weg und Das ist so, ja. Ja, ist so. Muss man wohl durch. Muss man durch? Ja, die Overlords haben entschieden. Ja, also, fand ich auch interessant, dass sie dann natürlich auch so ein Lifetime-Max-E-Mail-Account pro Telefonnummer haben. Ach. Das heißt so, kann auch die Meldung kommen, auf dieser Telefonnummer sind leider schon zu viele E-Mail-Accounts. Also Leute, du schnell an die nächste Telefonzelle, bevor die voll ist. Oh, stimmt. Ja. genau. Wenn die überhaupt noch geht. Jo. So, dann noch, ich habe ja ein bisschen CES geguckt, ich weiß nicht, ob du CES geguckt hast. Ich habe mich dafür, ich habe einen großartigen Sketch gesehen letztens von Loading Ready Run über die CEX, Custom Electronics Expo, nennen sie es, werde ich auch verlinken, ist total lustig, weil da irgendwie der größte Schmarrn wird irgendwie vorgestellt mit irgendwie neue Tablets und Blinke-Kram, das keiner braucht. Aber zurück zu CES. Okay, der CES. Vielleicht noch, bevor ich zu dem komme, was hier steht, erstmal, also ein paar, es waren zwei, drei interessante Sachen für mich drin eigentlich. So, das eine war, okay, sie können inzwischen auch so eine Oberfläche machen, die ähnlich gut wie das iPad funktioniert, wohl. also auch von der Geschwindigkeit her, da hatten sie so einen Laptop gezeigt, der irgendwie zwei Screens hat anstatt einer Tastatur unten, sowas, was ich auch schon mal irgendwie auf Apple MacBook Sache gerumort habe. Bei uns so. Also was ich auch irgendwie spannend finde, also auch ganz gut gemacht, war sehr reaktiv auch und hat auch irgendwie so einen Hybridmodus gehabt, so okay, erkennt Finger, erkennt aber auch Stift und also sah alles ganz... Was lief da als Windows 7 drauf? Windows 7. Ach, Windows 7. Ja, Windows 7. Windows 7 so. Und das war eigentlich ganz okay, weil dann so... Also du konntest halt mit dem Stift inken und trotzdem also nichts anderes machen. Windows 7 oder Windows Mobile Phone 7? Nee, Windows 7. So wirklich so, und auch so wirklich Laptop-Größe, zwei Scheiben so. Interessant. Ja, also das fand ich als Gerät ganz nett. Ja. Ich kann es immer schwer einschätzen, wenn ich das nur sehe. Ich muss das irgendwie anfassen. Ja, und du hast natürlich trotzdem noch die allgemeine Betriebssystemproblematik und so weiter. Aber so die grundsätzliche Erkennung war jetzt nicht mehr so wie letztes Jahr auf der CES, wo alles irgendwie eine Stunde später irgendwie reagiert hat und peinlich war. Ja. Sondern sie sind halt jetzt typisch à la Microsoft und diese ganze Intel-Geschichte. Die Technologie wird besser und so die Geräte werden zumindest von der Hardware her kommen in eine Situation, wo sie mitstinken können. Die Software natürlich nach wie vor nicht so wirklich, aber es ist jetzt nicht mehr, also es war nicht mehr so diese Peinlichkeitsnummer. Ja? Okay. Also da sind sie auf alle Fälle mal raus. Und da schließe ich eigentlich auch gleich an dem Thema jetzt an, so dieser Big Ass Table, diese Surface-Geschichte ist jetzt auch in der Größenordnung gekommen, die jetzt interessant wird. Also ist im Endeffekt jetzt weg von diesem großen Tisch mit der was da auch immer alles an Kasten geht um Microsoft Surface. Microsoft Surface, genau. Also diese mehr oder weniger Kiosk-Geschichten, wo du wirklich eine Oberfläche hast und dann da irgendwelche Telefone oder Fotoapparate drauflegen kannst oder zum Zahlen was drauflegen kannst und der dann was erkennt und du halt zu mehr an so einem Tisch arbeiten kannst. Und das war halt vorher irgendwie so ein Rückprojektionskasten, gefühlterweise, also nicht wirklich so, aber also schlechter Einfallswinkel, langsame Reaktionszeit und wirklich. Es war auf jeden Fall so, dass unter diesem, also dass unter der Oberfläche des Tisches noch massiv Elektronik und Kram war, der halt dazu geführt hat, dass das Ganze so ein riesiger, klobiger Kasten wird. Genau. Aus technischen Gründen schon. Genau, und das ist halt jetzt wirklich so ein Plasma- oder LCD-Fernseher von der Dimension her, ja, also nicht irgendwie dicker und reagiert schnell, hat irgendwie einen tollen Einfallswinkel gehabt bei den Kameraschwenks, was da war und hat, was ich halt ganz spannend finde, weil ich es irgendwann mal schon auch in irgendwelchen Patentschriften von Apple oder in diesem Umfeld gehört habe, hat praktisch trotzdem auch eine Kamera drin, und zwar auf der Oberfläche. Das heißt, du hast so ein bisschen so ein relativ kurzsichtiges Bild, also so, was weiß ich, so 5 bis 10 Zentimeter von dem, was da oben drüber passiert. Und ich habe es auch jetzt nur schwarz-weiß gesehen, aber halt da auch schon so, dass du, wenn du ein weißes Blatt Papier mit Schrift drauf legst, dass er das auch mehr oder weniger sehen kann. Ja. Das heißt, du kannst irgendwie so Barcode-Geschichten machen, wo du wirklich am Display einfach nur den Barcode hinhältst und so. Das ist schon so ein bisschen sexy, finde ich. Und gleichzeitig hast du auch sowas wie Hover dadurch, weil du natürlich die Hand erkennen kannst. Klar. Und also da kommt dann auch diese Kinect-Geschichte wahrscheinlich noch ein bisschen zusammen. Aber Hover hattest du ja mit der vorigen Implementation von Surface auch schon, oder? Ja, ich glaube, aber es war alles ein bisschen zäh und träge und nicht so cool. Also das hat jetzt wirklich funktioniert. Die waren dazu mit 20 Fingern am Start und es war ab und zu mal so komische Plasma-Animationen, die halt dann nicht reagiert hat, weil irgendwie das 3D-Grafik nicht funktioniert hat. Aber zumindest von der Sensorik her wirkte das echt solide. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eben sowas, was Barcodes oder Strich oder irgendwelche komischen Karten einscannen kann zum Vorbeifahren, als Kiosk-Applikation für, also das Ding werden wir sehen, glaube ich jetzt. Das davor fand ich super lächerlich. Das ist jetzt in einem Zustand, da können das hier so in Schickimicki-Geschichten wirklich gut angewandt werden. Also in der Bar oder im Casino. Ja. Und in der nächsten, nächstes Jahr oder so, dann haben sie wirklich sowas, was auch cheap-ass dann weitergeht. Also da kann man schon auch noch was erwarten, glaube ich. Ja, interessant. Ja. Also, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Ja, also offensichtlich wird die Technik da interessanter und vielleicht kommt das ja doch noch ein bisschen vom Boden weg. Man hat nicht so den Eindruck, dass das jetzt eigentlich schon, also ich denke, es ist ja doch hauptsächlich in Amerika jetzt irgendwie gerade so mit der jetzigen Technologie gearbeitet, aber ich weiß auch nicht, wie weit verbreitet die da ist. Also ich habe gehört, also in ein paar Casinos gibt es das Ding, aber... Ein paar Casinos, ein paar teure Hotels und so, aber... Ich weiß es nicht. Also mich würde es nicht wundern, weil also sie haben auch ein paar große, also das ist halt so Business Development an der Stelle. Ich meine, da sind sie auch gut drin. Also wenn sie irgendwelche Großkunden da an Land ziehen und was machen. Also könnte spannend werden. Mal gucken. Jo. Ja. Spannend wird es auch mit dem iPad. Ja, weil soll im März schon kommen, ist jetzt gar nicht mehr so weit weg. Ja, wobei das sind jetzt alles diese Gerüchte, die irgendwie, ja, sich wahrscheinlich bewahrheiten, weil mittlerweile sind Gerüchte ja in der Apple-Sphäre dann doch schon so fundiert, dass, oder da sind so viele Leute dahinter, dass es im Zweifelsfall dann wahr wird. Aber das neue iPad kommt jetzt irgendwann, ist so die Aussage, und vielleicht sogar schon im März. Oder ja. Es wird vielleicht im März angekündigt, ja, keine Ahnung. Und was du mir dann immer predigst, ist, das wird Retina. Ja. Ja. Wo du immer sagst, es geht technisch nicht. Ich habe also meine Zweifel, ja. Also wenn, dann ist das ein anderes Retina. Ja? Weil wenn du das mal hochrechnest, ja, wenn du auf dem iPad von der Größe her Retina haben willst, dann hat das eine Auflösung von 2560 auf 1920. Nee, das ist 2X. Es ist nicht Retina in das, im Sinne von selber Auflösung, okay, sondern es ist wirklich einfach so 2048 mal 1560 und du warst ja irgendwie nochmal höher. Ja, ich war halt auf 326 dpi, die halt das iPhone 4 hat. Nee. Also das halte ich halt für total irre. Ja, der Begriff Retina ist aber natürlich ein bisschen knifflig, weil sie haben den so rum eingeführt, als würde man keine Pixel mehr sehen. Genau. Und kleiner machen werden sie es nicht wollen. Und einen anderen Faktor als 2X werden sie nicht machen wollen, rein von den Entwicklungsgeschichten her, weil da bietet sich halt so viel an, auch selbst der iPhone-Simulator dann, wo man praktisch die alten Apps sieht, kann man dann auch wieder 1:1 machen und das passt alles. Also ich glaube nicht an eine krumme Auflösung. Also wenn, dann gibt es doppelt so viele Pixel und eigentlich muss es so sein, weil es stinkt einfach ab gegen dieses iPhone. Darf aber nicht Retina heißen dann eigentlich, oder? Ist es Apple egal? Wahrscheinlich, ja. Aber dann sind wir uns ja einig. Ja, aber so, wenn man es streng nimmt, dann heißt es ja Retina, weil man die Pixel nicht mehr sieht. Und wenn es weniger DPI hat, dann sieht man ja die Pixel. Tja, was ich eigentlich hoffe, was ich irgendwie noch nirgendwo gelesen habe, ist halt, dass da endlich so mal der Zweikernarm oder Mehrkernarm drin ist. Lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Den sie da so selber zusammenbasteln. Ich meine, allein wegen der Pixelmenge hoffentlich lässt sich nicht vermeiden. Deshalb hätte ich gerne die Pixelmenge. Ja, wobei, ob die Pixelmenge jetzt CPU-bound an der Stelle ist oder eher dann an dem Grafikchip hängt, ist auch die Frage. Aber ich denke nicht, dass sie irgendwie den A4 da weiter reinbauen, da kommt schon dann die nächste Entwicklungsstufe. Also ich hoffe, dass sie einfach mit ihrer eigenen Entwicklung da, was so ein Arm kann, am Start ist, endlich mal wirklich dann kommen. Und wobei Eigenentwicklung an der Stelle natürlich auch mal sehr relativ ist. Also das fußt schon auch auf dem nächsten Arm-Design im Prinzip, aber ist halt so ein eigenes System on a Chip. Genau, also die Leute, die sich da eingekauft haben, langweilen sich mit sowas, was da im Moment passiert, glaube ich. Also das stimmt allerdings. Das ist einfach so billige Anpassungen, die halt jeder ARM-Hersteller, also Lizenznehmer machen kann, und die können eigentlich mehr. Und ich glaube, da kommt was und das wird spannend. Auch, du hoffst tatsächlich so, dass da schon mehr passiert dann beim iPad 2 schon. Ja, ich meine, wir sind ja jetzt schon in einem Zustand, wo wir auf Software-Seite so sämtliche Mehrkern-Geschichten ausnutzen können, weil es sind Blogs und alles am Start. Und ich hoffe, dass es jetzt schon passiert. Ja? Mal gucken. Und ja, was ich nicht so ganz checke, ist, dass Leute meinen, da ist ein USB-Port dran, das glaube ich nicht so wirklich. Also so ein zweiter Dock-Connector vielleicht fürs Quer hinstellen, aber selbst das ist fraglich, finde ich. Und nee. Es gibt ja dann auch noch die Menschen, die denken, da wäre jetzt Lightpeak an dem iPad. Okay. Ich halte es nicht für wahrscheinlich. Aha. Ja. Nee, das glaube ich auch. Kameras finde ich auch schon schwierig, aber eigentlich mit all dem, was jetzt geht, also dann hast du allein für Skype, was jetzt auch schon erlaubt ist, ist einfach wichtig. Warum nicht? Ja. Und naja, wir kaufen das sowieso, weil wir müssen ja dafür entwickeln, wir können ja gar nicht aus. Wir müssen es ja kaufen. Und wir werden auch wieder versuchen, das möglichst schnell zu bekommen. Natürlich. Ja. Wir sind ja nahezu gezwungen dazu. Ja. Ja. Nahezu schnell ist das jetzt eine schlechte Überleitung. Wir gehen einfach nahtlos über zu den Dingen, die tatsächlich passieren und nicht die Dingen, die vielleicht passieren. Es gab da so eine Entwicklung in Sachen iPhone und ich habe da so einen Schnipsel aus der Daily Show geklaut, den ich an der Stelle mal stellvertretend abspiele. You may have noticed a certain something about me tonight. A spring in my step, a certain twinkle in let's go with my pants. Here's why, and I have no problems saying to you what I've been suffering with. For the past 3 or 4 years, those of us in the iPhone community have sacrificed one thing for the ability to carry around every photograph we've ever taken, or song we've ever listened to, or home video, or compass. We have sacrificed the ability to make phone calls. For years, struggling with the world's most popular almost phone. Well, our long national nightmare may soon be over. Today, we are extremely gratified, and I can't think of a better word, to announce that early next month, the iPhone 4 will be part of the great Verizon Wireless portfolio of products. Freedom! Oh, Gott. Freedom actually to switch providers. I don't. Yeah. Nothing more than that. Nothing more than that. Ja, also man nimmt mit, man kann jetzt dann demnächst auch mit Verizon ein iPhone haben. Ja. Man hat jetzt da so die CDMA-Variante gebaut. Und in Amerika ist die Netzsituation hinreichend schlecht in Sachen UMTS und AT&T damit verbunden, dass da durchaus Bedarf und Leidensdruck besteht. Ja, ja, hört man immer wieder. Also das ging da einerseits deswegen gegen AT&T, wegen der schlechten Netzabdeckung, aber auch, weil halt das CDMA-Netz weit besser ist, ja, fast ja. überall. Ja, ja. Und ja, also ich denke, da gibt es auf alle Fälle jede Menge neuer Kunden. Mhm. Viele auch, die dann wechseln werden. Ja, wir hätten es ja, wir haben immer nicht so ganz dran geglaubt, dass sie zwei verschiedene Einheiten bauen, aber sieht ja so aus. Naja, also ich denke eben jetzt auch, weil die Alternative für viele Kunden halt ist, kaufe ich mir ein iPhone oder kann ich telefonieren, also um es überspitzt zu formulieren, oder gehe ich zu AT&T oder kaufe ich mir irgendein iPhone und bin dann da dem Provider, bei dem ich sein will. Ist für Apple dann schon anscheinend auch der Druck entstanden, zu sagen, so, jetzt machen wir da auch eine CDMA-Variante. Und jetzt wird es wirklich spannend zu gucken, wie sich ab jetzt die Verkaufszahlen von den Mobiltelefonen gegeneinander entwickeln, weil da jetzt wirklich die im gleichen Markt konkurrieren. Ja. Also jetzt die Android-Smartphones und die... Ja, zum Beispiel. Oder also überhaupt. Mobile 7. Weil es gibt jetzt iPhone... Genau. Also man ist jetzt überall. Eben nicht mehr zu AT&T gezwungen, wenn man ein iPhone haben will. Und man kann sich jetzt eben da mehr oder weniger frei entscheiden, was man tut. Und insofern ist da jetzt auch die Marktsituation eine andere. Aber für uns eigentlich irgendwie, also für uns ist Entwickler relevant, weil der Markt ist größer. aber so für uns als Deutsche an sich nicht so relevant. Nicht so wahnsinnig. Also es wird jetzt auch schon gerüchtet, dass halt das CDMA-Phone dann eben auch in Länder kommt, in dem CDMA sonst noch so am Start ist. Ich denke, es ist vor allem Südamerika und irgendwie Asien teilweise auch. Und aber so in Deutschland kann es das relativ egal sein. Das Einzige, was interessant ist aus deutscher Sicht an dem CDMA-Phone, ist, dass da so ein Feature drin ist. Ja, dass sie da mit dieser Ankündigung auch das Feature des Personal Hotspots announced haben. Und was so eines der letzten wirkliche Problemfelder war, die man mit seinem iPhone so hatte, man hatte jetzt schon seit kurzem tethern können, das heißt mit Kabel und mit... Abhängig davon, wann dein Provider gesagt hat, dass du das kannst, kannst du das schon länger. Ja. Aber man kann seit kurzem mit der Telekom offiziell... Genau, mit also dem können wir tessern. Und aber man konnte immer noch keinen Hotspot aufmachen, wenn man nicht also so ein WLAN-Netz für mehrere Geräte, die man dann so, also beliebige Geräte, die man so mitbenutzen wollte, wenn man nicht jailbreakt hatte. Also mit Jailbreak geht es schon runter bis irgendwie iPhone 3G. Also es ist, irgendwann dachte ich, wurde mir mal gesagt, es wäre ein technischer Grund mit dem WLAN-Chip, aber das ist wohl nicht so. Offensichtlich nicht, nee. Wobei, das kann zu dem Zeitpunkt schon auch noch der Fall gewesen sein, weil dieses Personal-Räuber-Hotspots-Feature gibt es jetzt auch nur fürs iPhone 4. Ja, aber Jailbreak geht es runter bis 3G. Also ja, okay. Wie auch immer das technisch ist, aber es geht und ich habe es auch schon in Aktion gesehen. Ja, stimmt. Kann sein, dass es nicht jetzt spezifiziert ist mit den Chips oder was auch immer. Ist mir an der Stelle auch egal. Ja. Genau, es wird leider nur für die iPhone 4 technisch erlaubt sein von Apple-Seite her und die CDMA-Phones werden es halt haben von Verizon, vom Provider. Bei AT&T ist man sich noch nicht mal sicher, ob sie es erlauben, interessanterweise wieder. Aber in Deutschland ist die Situation auch ein bisschen schwammig zurzeit. Ja, okay. Also Leo hat ja da so ein bisschen mal nachgefragt und auf FSCK-Log dann Bericht erstattet, was so dabei rumgekommen ist. O2 hat gesagt, ja, geht, aber du musst dir dieses Internet Pack L kaufen. Okay. Weiß nicht, ob man das so oder so kaufen muss oder wie da sonst so ist, aber auf jeden Fall braucht man das wohl. Die Telekom sagt, ja, wir wissen es noch nicht so wirklich, wir haben noch keine Ahnung. Ihr dreht mir doch bei 5 GB den Hahn ab. Ja. Kriegt doch mal den Hals voll. Ja, nee, vor allem das Ding ist ja auch, Apple unterscheidet jetzt ja auch, also wenn man den Screenshots glauben darf, hust, hust, unterscheidet ja Apple jetzt auch gar nicht mehr zwischen Tethern und Personal Hotspots, sondern das ist alles eins. Ja, also was ich UI-technisch super finde, weil Tethern ist schon ziemlich weit drin gewesen, jeweils zum An- und Ausmachen. Und ich wollte ja eigentlich nicht immer Tethering anhaben, wenn ich einfach nur mein Telefon synke. Ja. Also allein das finde ich schon mal eine Verbesserung. Ja. Aber Apple hat jetzt sozusagen das WLAN-Kabel erfunden. Genau. Weil Personal Hotspots kann man jetzt machen über WLAN, Bluetooth und USB. Sehr gut. Aber noch eine Geschichte, die wohl in den aktuellen, wie man denn so liest, in den aktuellen Entwicklerbuilds geht, ist, dass man auch das iPad auch ohne Hotspot. Hotspot, also, Homebutton. Also, hä? Nee, schon. Dass man das über Bluetooth auch tethern kann an. Ach ja, richtig. Also, was hier jetzt Hotspotten heißt, oder wie heißt es dann? Also, weiß ich nicht. Man kann den Hotspot nutzen ohne WLAN. Also man kann sein iPad mit seinem iPhone verbinden. Genau, also das heißt so tendenziell, wenn man ein iPhone hat, kann man jetzt vielleicht damit rechnen, also je nachdem, ob das dann drin bleibt oder nicht, dass man auch mit so einem WLAN-iPad gut zurechtkommt unterwegs. Das wäre auch schön eigentlich, weil es ist schon ziemlich Panne, dass es bisher nicht geht. Genau. Aber du wolltest woanders hin. Ich wollte woanders hin, weil da sind ja auch noch andere Features in dieser Beta, nämlich, dass man keine Home-Buttons mehr braucht oder keinen Home-Button. Ja, da gab es auch schon ganz tolle Mockups ohne Homebutton. Das war eine ganz grandiose Leistung. Ja. Dann aber extra noch ein Boy Genius Report Watermark reingemacht und aber so den Homebutton eben mit so einem schwarzen Viereck bemalt. Genau. Ganz großartig. Also das ist eine journalistische Superleistung. Also worauf ich hinaus will, es gibt jetzt so diese Multitouch-Gesten für Applikationen wechseln und zurück zum Homescreen. Und ich mache da weiter schon die ganze Zeit hier so von meinem MacBook Air die Handbewegung und das hilft euch jetzt nicht beim Zuhören, aber man braucht da so ganz viele Finger für. Das genau. Ist eine interessante Veränderung. Also 4 bis 5. Ja. Und im Moment wohl so angedacht, erstmal so den Entwickler in die Hand gegeben, um es auszuprobieren. Also gar nicht mal so, also gar nicht mal sicher, ob das irgendwie drin bleibt. Für meine Begriffe auch zu viel Stress. Also mit 4 Fingern sinnvolle Dinge tun, finde ich schon auf dem Trackpad schwierig und auf dem iPad fällt mir das nicht leichter. Also ich finde gerade so die Pinch-Geste zum Beispiel, die ist grob motorisch genug für mich, um zu funktionieren. Ja? Weil da muss ich einfach nur so Papier knüllen sozusagen und das funktioniert dann schon. Ja? Es ist eine Gewöhnungsfrage. Ich traue mich da noch nicht zu beurteilen, ob das jetzt Sinn macht, also ob ich das benutzen werde oder nicht, aber so bisher macht das einen ganz soliden Eindruck für mich. Ich habe Angst davor, ich will nicht, dass das ist. Es ist halt wieder so eine Geste, die irgendwie 5% der Menschen kennen. Ja. Das ist so die Geschichte. Also ich habe mich ja über diesen App-Switcher schon so aufgeregt, weil die Leute finden diesen App-Switcher nicht und die Leute wissen nicht mehr, wie sie Programme beenden. Und mein Vater ruft mich irgendwie alle 3 Wochen an und fragt mich, Martin, du hast mir doch da gesagt, wie ich diese App beenden kann, wenn sie sich aufhängt. Was muss ich tun? Und dann erkläre ich ihm wieder so Doppelklicken und dann irgendwie hinscrollen und draufbleiben, bis das Stoppzeichen kommt und auf das Stopps- oder Einfallsverbotenzeichen kommt und dann darauf klicken und dann ist es weg. Ja, und 3 Wochen später ruft er mich wieder an. Ja. Also das ist einfach nicht intuitiv und an der Stelle sind die Gesten vielleicht auch nicht so. Nee. Also der Homebutton ist schon auch nicht schlecht. Ja, genau. Außerdem so ein zweiter Hardware-Button ist schon auch okay. Man muss jetzt nicht. Also. Naja, wenn er funktioniert. Das iPhone 4 hat ja da auch so ab und zu mal Probleme. Und für die vielen Nöler, die meinten so, dieser Mute-Switch soll kein Mute-Switch sein, sondern wieder ein Screen-Lock. Es gibt da jetzt eine Option in dem aktuellen Zustand dafür. Wobei ich das nicht gut finde. Ich auch nicht. So als Entwickler will ich mich darauf verlassen können, was dieser Switch macht. Aber ja, musst du aber nicht. Die Information greifst du woanders ab. Ja, aber es nervt. Ich finde sowieso, es nervt, aber ja. Alle, die screenlocken wollen, damit denen sei es gegönnt. Na, meinetwegen. Kriegen sie halt eine Option da drin mehr. Ich meine, die Settings-App auf dem iPad ist eh so leer. Unübersichtlich. Aber trotzdem unübersichtlich irgendwie. Finde ich auch. Naja. Ja, muss ich gerade gucken, wo wir auf der Liste sind. Ja, App. App. Ja. App. App, hurra. Apps. App ist das Wort 2010 der American Dialect Society. Von der man auch noch nichts gehört hat bis jetzt zu dieser Meldung. Schon. Also es gibt ja so Wort des Jahres, ich habe schon immer gehört, aber ist es die, ist die auch immer wichtig, oder? Also es ist ja nicht irgendwie, also das ist immer das, was gerade am berichtenswertesten ist, ist glaube ich dann das Wort des Jahres, aber das gibt es glaube ich auch verschiedene Organisationen, die das irgendwie also glaube ich schon auch. Ich habe auch so diese Fotos von diesem Presseevent, also von denen, und das war schon eher so ein Kleingärtnerverein irgendwie, der sich gefreut hat über seine putzigen Worte. Also, naja, aber offensichtlich haben sie eine gute Pressemeldung geschrieben, ja, und das ist richtig launchiert, weil jetzt redet irgendwie diese ganze Tech-Welt drüber. Ja. Und was ist App jetzt? Wort des Jahres einfach nur, oder? Genau, App ist Wort des Jahres, weil es kennt irgendwie jeder. Und auch zu Recht, weil also meine Mutter weiß auch, was eine App ist. Oder also meine Mutter ist ein bisschen böses Beispiel, weil sie ein iPhone 4 hat. Aber auch Leute, die nichts so mit überhaupt iPhones am Hut haben, wissen, was eine App ist. Ja, also das stimmt schon, auch hier in Deutschland. Ich habe schon mit Menschen geredet, die eben, man redet dann so, was macht man so beruflich? Und dann, ja, ach, sind wir so App, so. Das ist ja, App ist ja kurz für Apple. Grandios. Diese Gespräche habe ich geführt, ja. Also ich habe mich dann auch ein bisschen gewundert, ja, ne? Das ist eigentlich Applikation, aber interessant, ja. Also da wird App schon so als. Was ja auch wiederum zu meinem Anekdötchen führt, dass Microsoft den Term App Store als zu general sieht, um irgendwie eine Markenbezeichnung zu sein und da gerne hätte, dass es auch seinen eigenen App Store App Store nennen darf. Womit ich ja finde, dass sie recht haben. Ja, aber bei Windows hatten auch alle anderen recht. Ja, natürlich. Ja, das ist einfach zu generisch. Aber ich finde es halt lustig, dass Microsoft es da versucht und mit Windows so lange ausgehalten hat. Ja. Es ist natürlich logisch, also es macht auch. Ich denke, dass da Apple auch einfach mit der Xeroxisierung. Xeroxisierung? Ja, es gibt sowas Ähnliches, aber. Xeroxierung ist, glaube ich. Also damit leben muss, dass der allgemeingültige Gebrauch. Tempo wäre es ja bei uns so der Effekt, oder? Tempoisierung sozusagen. Also dass halt eine Marke dadurch, dass sie im allgemeinen Sprachgebrauch ständig verwendet wird, dann eben auch an Bedeutung verliert und eben dann nicht mehr schützbar ist. Also ich bin an der Stelle gespannt, wie lange sich die App als und der App Store vor allem eben als Apple-Markezeichen hält. Also das kann man mal gespannt verfolgen. Genau. Wir hatten noch, wir haben das Wichtigste übersprungen im Prinzip bei der American Dialect Society, weil die hat nämlich auch noch das Most Useful Word irgendwie 2010 gekürt. Jetzt könnt ihr kurz mal in euch gehen. Genau. Das ist spannend. Ich erwarte jetzt, dass du das sagst. Weil du das okay. So, es ist Nom. Nom. Also wie in Nom. Ja. Also wie dieses Katzenvideo. Genau, das wir jetzt natürlich auch verlinken an der Stelle. Genau. Aber, also Know Your Meme, hoffentlich. Oder gleich das Katzenvideo. Also mal gucken, wie ich lustig bin. Vielleicht kann das. Weil ich habe versucht, eben Nom zu erklären, meinem Freundeskreis, der nicht so internetaffin ist. Und mit diesem Know Your Meme funktioniert das super. Ja, Katzenvideo. Also allein dieses Katzenvideo, wo die Katze eben frisst und darüber so glücklich ist, dass sie dabei Geräusche macht, die sich anhören wie Nom. Das signifiziert auch schon hinreichend, was dieser Begriff ausdrückt. Ja, genau. Und ist auch hier natürlich bei uns sowieso im Sprachgebrauch, aber eben auch in dem Freundeskreis, wo ich das einmal eingeführt habe, funktioniert super. Ja, sehr useful. Ja. Der Vietnam. Kann man nur zustimmen. Genau, der Vietnam bei uns. Also Vietnamese zum Essen heißt nur Vietnam. Und interessanterweise kurz vorm Nom. Ja? Natürlich. Weil das ist praktisch der spezielle Nom. Der Nom. Nicht das Nom an sich, sondern... Ja. Ja, genau. Ja, und dann kommen wir zu Capcom. Ja, welche Säcke, die Leute. Ich finde es schon... Das ist ja so dreist, da fragt man sich ja, was ist da passiert, ja? Also, vielleicht sollten wir irgendwo einsteigen, aber... Genau, wir haben irgendwie... Ist das schon lange her? Da gab es dieses Spiel, das hieß... Das gibt es auf der Xbox. Genau, Splosion Man. Splosion Man! Das war auch schön in dem damals noch existierenden... Video-Podcast, der sehr gut Spiele... Oh, wie hießen sie denn? One-Up? Ja, also, ja, den Nachfolger schon. Ja, ja, Koop. Koop, ja. In Koop auch. Ich bin über Koop draufgekommen, weil die auch schön diese Splosion und genau, sie explodieren machen. Wir haben da im Podcast drüber geredet. Ich kann mich noch erinnern, dass du damals irgendwie so ein Review drüber referiert hast. Ich habe das auch ziemlich weit gespielt, ja. Das ist auch wirklich ein schickes Ding. Also ein Jump'n'Run mit einer kleinen Feinheit, dass man eben nicht springt, sondern wegexplodiert. Genau. Und hat immer so. Bringt sich immer selbst in die Luft sozusagen. Um so ein bisschen in die Höhe zu springen. Und man kann deshalb bis zu dreimal tun. Und dann muss man sich wieder ein bisschen aufladen. Und das hat also eine ganz eigene Sprungmechanik. Ja? So wie jetzt vielleicht auch Mario damals die eigene Sprungmechanik hatte und sowas in die Richtung. Es ist also nicht nur Double Jump, sondern auch Triple Jump. Dann genau, und dann auch von der Wand wieder weg und dann Zeug mit explodieren lassen, so als Hilfsmittel. Mhm. Also schon sehr eigen und sehr innovativ. Und Also zumindest man erkennt es wieder und man erkannte es dann auch wieder, als sich Capcom dazu entschieden hat, ein Spiel namens Maxplosion zu veröffentlichen. Für die iOS-Plattform. Für die iOS-Plattform, das nun wirklich sehr, sehr ähnlich aussieht, um es diplomatisch zu formulieren. Ja, also die Optik ist ähnlich, die Dinge, die man da so tut, sind ähnlich. Es ist wirklich ein 1:1 Rip-Off an der Stelle. Und dass es Capcom nötig hat, sowas zu tun, finde ich echt bitter. Weil, es sei dazu gesagt, die Leute von Twisted Pixel, von Splosion Man, haben Splosion Man bei Capcom gepitcht auch noch. Ja, es gibt sogar wirklich so eine Geschichte. Die standen da vor der Tür und haben das verkaufen wollen, also, oder anbieten und sich da irgendwie unterkommen. Und ja. Also, die waren zuerst bei Capcom, haben gesagt, nee, das passt jetzt nicht so in unser Portfolio. Dann haben die das für die Xbox Live entwickelt und dann ist Capcom so auf die Idee gekommen, ja, wir haben da so eine Idee. Ja. Und ich verstehe ja, wenn jetzt die Gameloft Heinis, ja, einfach sämtliche Genres, die es so gibt, mal irgendwie aufgießen wieder mit irgendwas. Ja, ich meine, es spricht jetzt auch nichts dagegen, dass jemand ein Spielkonzept versucht, neu umzusetzen. Ja. Ja, also jetzt nicht alle Jump'n'Runs sind irgendwie Klons von Mario, bloß weil du irgendwie, also selbst bei Genesis, das kann man darüber diskutieren, ob das jetzt als eigene IP, also muss man glaube ich nicht darüber diskutieren, weil das viele so sehen, aber wirklich da so dreist, 1:1 zu kopieren, das ist wirklich also auch das Szenario so zu lassen, dass man wirklich. Und irgendwie auch den audiovisuellen Stil ähnlich zu halten. Ne? Ja, ja, also es ist ein bisschen flacher, es ist nicht so 3D, aber das liegt eher am iPhone, an dem weniger Rip-Off. Mhm. Aber es sind auch diese verrückten Professoren, das sind dieselben Gegner. Ich habe so ein paar Level gespielt, also bitte nicht kaufen, ja, aber ich habe es halt mal gekauft, damit ich wenigstens von dir drüber sprechen kann. Also finde ich schon auch echt eine bittere Geschichte, weil gerade es scheint auch Twisted Pixel selber auch so ein kleineres Studio zu sein, das jetzt sich nicht eine große Klage leisten kann, glaube ich. Ist auch so ein Indie-Entwickler, die halt für die Xbox Live schrauben. Also. Und ich meine, die nehmen es irgendwie mit Fassung, schrauben einfach am nächsten tollen Ding, finde ich super. Also genau, vielleicht einfach mal Splosion Man für die Xbox kaufen, wenn ihr sowas habt. Kann man empfehlen. Ja. Findet auch Capcom toll, offensichtlich. Ja, ich hab gestern ein Video auf Engadget gesehen, da habe ich mir gedacht, hui, hui, hui, die Singularität ist nicht mehr weit. Also IBM baut jetzt an der nächsten Riesenmaschine, nachdem sie ja mit Deep Blue und Blue Gene irgendwie so zwei große Projekte hatten, Deep Blue für Schach eben, ihr könnt besser Schach spielen als ein Mensch und Blue Gene für DNA-Analyse, Riesen-Supercomputer, haben sie sich jetzt als nächstes Projekt Jeopardy ausgesucht. Und ja, ihr habt richtig gehört, Jeopardy, so dieses da und so. Und, die Leute, die mit unserem Kongress waren, haben da auch die spezielle Version im Kopf vielleicht, aber das klassische Jeopardy, es gibt es noch, ja, bei uns glaube ich nicht mehr, oder? Nee, im deutschen Fernsehen gab es nochmal ganz kurz, aber in Amerika ist es immer noch nach wie vor Dauerbrenner. Auch der Trebek glaube ich immer Alex noch, oder? Trebek nach wie vor, ja. Und es gibt da auch so Celebrity-Players sozusagen. Es gibt bekannte Spieler, die eben über Wochen hinweg immer wieder gewonnen haben und auch dann eben immer dabei waren und da auch Millionäre geworden sind, eben durch Jeopardy. Und die hat IBM jetzt eingeladen, zwei von denen, gegen einen Computer zu spielen. Ja. Und dieser Computer heißt Watson. Mhm. Und was dieser Computer macht, ist, der liest quasi, der kriegt den Text der Frage, der liest ihn und lässt dann da eine Sprachanalyse drüber laufen. und versteht dann, in Anführungszeichen, was diese Frage von ihm will und was diese Kategorie von ihm will, weil die Kategorien bei Jeopardy ja auch oft so Punts sind, von wegen, wir haben nachher noch gleich ein Beispiel, weil es gab schon ein Probespiel, das sehr beeindruckend ist, aber der muss halt viel Sprachwitz verstehen und er muss verstehen, was die Frage von ihm will. Eben, also bei Jeopardy hast du ja wirklich so die Kategorie, die so eine grobe Richtung vorgibt, und dann hast du eine Antwort, und das ist jetzt nicht so, das ist eine Antwort, das ist irgendwie, da musst du oft sehr kreativ antworten, eigentlich, also die Frage stellen, damit die Antwort passt. Und du musst halt auch verstehen, worauf die Kategorie hinaus will, um zu verstehen, worauf die Antwort passt. Ja. Also wir haben in dem Beispiel jetzt gleich Chicks Dig Me, heißt die Kategorie. Ja, und da geht es halt um berühmte Archäologinnen. Mhm. Ja, und also da muss man viel Sprachverständnis mitbringen. Und IBM hat sich halt dem verschrieben, jetzt zu sagen, wir haben jetzt diesen Computer, der kann Sprache soweit analysieren, um mit einer gewissen Zuverlässigkeit Fragen zu beantworten. Und er ist komplett selbstcontained. Also da ist eine riesen Datenbank drin in diesem Computer, da ist nicht mit dem Internet verbunden. Und die Datenbank ist halt darauf optimiert, Jeopardy-Fragen zu beantworten. Und die werfen den dann drauf und der kann in Echtzeit, also schneller als ein Mensch im Regelfall, halt dann den Buzzer drücken und antworten. Also, ich meine, das ist ja so die Geschichte, die ich an der Stelle so ein bisschen lame finde, weil das Buzzer schneller drücken ist mir eigentlich klar, das muss diese Maschine können, weil es eine Maschine. Naja, aber die Analyse auf den Text, dass die schneller passiert, als ein Mensch antworten kann, das ist ein Punkt. Aber bei Jeopardy ist es schon so, dass nachdem die Frage komplett gestellt worden ist, erst gedrückt werden darf, oder? Genau. Das ist halt aber so in der Zeit, in der der Mensch die Frage liest oder vorgelesen bekommt, dass er in dieser Zeit der Computer auch die Frage versteht. Ja, ja. Das ist die eigentliche Leistung. Ja, ja. Und lass es mal reinhören, weil man muss es eigentlich gesehen haben. Wir linken auch drauf, aber das Hören ist auch schon beeindruckend. Ken, you're in the first position. Please make a selection. I've never said this on TV. Chicks dig me for 200. Kathleen Kenyon's excavation of this city mentioned in Joshua showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. 400, same category. This mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Urkesh. Watson. Who is Agatha Christie? Correct. Same category, 600. At the Olduvai Gorge in 1959, she and hubby Lewis found a 1.75 million-year-old Australopithecus Boisei-eyed skull. Watson? Who is Mary Leakey? You're right. 800, same category. Harriet Boyd Haas was the first woman to discover and excavate a Minoan settlement on this island. Watson? What is Crete? Yes. Let's finish Chicks Dig Me. At Mount Carmel in Israel, Dorothy Garrod was the first to find this prehistoric human skeleton outside of Europe. Ken, what is Neanderthal? You're right. Ja, da merkt man, das spielen auch andere mit. Ja, wobei an der Stelle ist wirklich, das war die Mechanik. Also da musste, also da hat, wenn man das Video sieht, sieht man da schon bei zwei der Fragen davor hat er probiert, rechtzeitig zu schnell genug zu drücken. Ja, ja, ja. Und er musste praktisch so dieses Timing vor dem weil beim Menschen hat man meistens so ein bisschen Überlegenszeit dazwischen gehabt, aber so wenn der Watson eben schon die Antwort weiß, dann hat er einfach wirklich so, da ist die Frage vorbei und dann ich glaube, also wenn du das ganze Video anguckst, siehst du auch noch oft den internen Denkprozess von Watson eingeblendet. Ja. Also er zeigt halt dann so Antworten an, die drei Top-Antworten, die er recherchiert hat und jeweils, wie wahrscheinlich er das hält, dass das Richtige ist. Und ich glaube, der ist auch schon sehr konservativ eingestellt, weil du siehst später dann, antwortet er teilweise auf Fragen nicht, wo er mit 60% sicher ist, dass das die richtige Frage ist und die andere hat irgendwie, die nächste Option hat 10%. Ja, also Der ist sehr konservativ. Also ich hätte gedacht, an der Stelle war der Mensch dann doch schneller, weil er so dieses Timing-Loch erwischt, also weil er so ein bisschen raus hat, wie schnell der Watson drückt. Ich könnte ein Mix sein, ja, okay. Aber da, vielleicht ist er auch so eingestellt, dass er, je unsicher ist, länger wartet oder so. Also das ist ja auch eine Strategie dann. Oder es ist alles so peinlich, dass er wirklich auch so eingestellt ist, dass er einfach so ein bisschen Show macht. Ja, ja, natürlich. So, solange ich 1000 vorne bin, können die anderen Punkte machen, aber ansonsten ja, also, nicht. Das ist ja auch eine valide Strategie bei Jeopardy, ja. Ja. Irgendwie sich die anderen erstmal ein bisschen vom Hals halten und dann rankommen lassen und zu hoffen, dass sie sich dann jedenfalls selber wieder in den Fuß schießen. Schon allein also, wegen jetzt wieder der Double or Nothing Geschichte, genau, und sowas. Ja, genau. Und aber insgesamt echt, ich, ich will jetzt nicht sagen, also ich, als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, das ist jetzt unsere Mondlandung. Ja, also das ist ein bisschen hochgegriffen, glaube ich, ja, aber ich finde das schon sehr beeindruckend, was da passiert, ja, also dass dieser Computer oder diese Algorithmen, dieses Programm wirklich gut genug Sprache versteht, um das Richtige zu tun, ja. Da muss man nachher gar nicht philosophisch jetzt anfangen, darüber nachzudenken, ob der jetzt denkt oder versteht oder was da passiert, sondern einfach nur so dieser technologische Fortschritt, eine Maschine zu haben, die versteht, was man von ihr will. Ja? Das ist eine neue Qualität. Ja. Und wenn man sich so überlegt, in 15 Jahren hast du das an deinem Telefon. Ja, da ist das nicht mehr eine Kiste mit irgendwie 12 Power 7 oder wie auch immer, wie viele auch immer da drin sind. Wahrscheinlich viel mehr, also wahrscheinlich eher 100 oder 1000 Power 7. Aber dann ist das eben nicht mehr so eine riesige Kiste mit eigener Kühlung und Ding, sondern das ist in deiner Hosentasche. Das ist auch schon so. Ja, ja, indirekt natürlich sowieso noch schneller, weil du sowas wie, was Google ja auch macht mit der Spracherkennung, ja. auf der Ebene. Da kannst du ja auch schon. Klar kannst du das irgendwie hosten und dann ja. Das Internet sichern. Eben, ja. Also ich nutze so Dinge, auch existierende Dinge, noch viel zu wenig. Ja. Hm. Aber ja, wird. Naja, das Wolfram Alpha ist da ja auch so ein Ding. Ja, ja. Ja. Das funktioniert halt nicht so super. Ja. Aber Watson ist an der Stelle sehr beeindruckend, finde ich. Ich wollte gerade sagen, also so Wolfram Alpha mit Watson kombinieren, so, das hat so dieses Verstehen noch vorne dran von dem, was gewollt ist, besser ist und wirklich auch so, ich gebe dir das Relevante für dich und nicht einfach alles, was ich dazu habe. Ja. Aber ist auf alle Fälle, finde ich jetzt auch spannender als Schach, muss ich sagen. Ja. Wobei Schach ja auch eine große Leistung war zu einem Zeitpunkt. Ja, es war halt, ein Meilenstein zu sagen. Ja. Der Computer, da hat man ja, bevor das passiert ist, dran gezweifelt, dass das ja. funktioniert, dass das geht. Ja, dass ein Computer wirklich besser Schach spielen kann als ein Mensch. Heutzutage diskutiert man darüber nicht mehr. Nee. Ja, also das war auch schon so ein einschneidendes Ding. Das aber Menschen davor. Spielen ja immer noch Schach. Aber ja, natürlich. Ne? Darf man auch nicht vergessen, weil man könnte auch meinen, okay, es ist klar, Maschinen können was besser, dann lassen wir es mal bleiben. So ist es ja auch nicht. Also nee. Nee, untergangstechnisch sagt es ja nichts. Nee, also es ist ja jetzt, also das, für diese Verdrängungsmechanik, die da oft befürchtet und prophezeit wird, die funktioniert ja sowieso meistens nicht so, wie man denkt. Genau. Aber dass Computer oder dass es selbstverständlich wird, dass Computer Dinge könnten, ja, und sei es jetzt Schach spielen oder Sprache verstehen, das ist schon immer ein Punkt, wo sich dann auch der Umgang mit der Technologie ändert. Ja. Ja, ja, definitiv. Und ich meine, im Moment ist es jetzt. Ist es eigentlich immer IBM bei diesen großen Dingen gewesen? Also einerseits haben sie halt die ganzen Abteilungen, die das können. Ja? Also sie haben halt die eigene Hardware in-house und sie haben viel Research und sie machen viel in Sachen Algorithmik und Datenbanken und Gedöns. Also wenn du dir so die Teams anguckst, die da alle in Watson arbeiten, die sind über die ganze Welt verstreut und über jegliche Fachgebiete. Ja. Und da gibt es jetzt nicht so viel andere Firmen, die da irgendwie so Zeit und Research drauf werfen. Und es ist natürlich auch der Use Case. So, ich will noch Großcomputer verkaufen an irgendwelche Leute. Ich brauche einen Use Case, also machen wir auch was. Genau. Andere Firmen machen das jetzt nicht so in dem Stil. Es ist halt auch, also das findet jetzt irgendwie in einem Monat statt, irgendwie 14., 15., 16. Februar, glaube ich, ist eben dieses große Jeopardy-Turnier, wo dann eben gegen zwei richtige Profispieler der Watson antritt. Ja. Und das kommt dann auch im Fernsehen und das macht massiv Öffentlichkeit und geht dann nochmal durch die Presse. Das ist schon auch nicht zu unterschätzen. Ja klar, aber deshalb hätten es ja auch sein können, dass andere Firmen das auch machen. Aber eigentlich hat es eigentlich im Wesentlichen schon IBM gemacht. Ich denke halt in Kombination dessen jetzt, okay, da ist irgendwie so Großcomputer und vielleicht Sprache verstehen auf der Ebene oder auch bewerten und auswerten oder sich so einem Spiel, so einem doch sehr menschlichen Spiel wirklich unterwerfen können und das wirklich, wirklich gut können. Es ist so die eine Geschichte. Die andere, die mich ja da sehr fasziniert hat, ist ja das, was so diese Robotik-Ecke mit den über sämtliche Hindernisse laufenden Militärdrohnen, die es da so gibt. Und auch Zweibeinern inzwischen schon eigentlich, zwar noch am Kabel, aber also ich finde halt schon diese Kombination und diese Vorstellung, also dass ich mir relativ sicher bin, dass er so ein sehr flexibles Computerarbeitsgerät durchaus noch erleben werden. Das finde ich halt so. Das ist, glaube ich, unsere Mondlandung. Also wenn da mal so ein so ein Maschinchen. Ja, ich bin ja auch, also ich sage jetzt auch nicht, dass das die Mondlandung, ja, das war nur so ein Gefühl, ja. Aber es ist schon so ein Meilenstein, denke ich. Wenn jetzt der Computer, und sei es halt nur Jeopardy, aber wenn er versteht, was er tun soll, ja, also wenn er wirklich an einem menschlichen Spiel teilnehmen kann, ohne dass ihm großartig eine Krücke geleistet wird. Ja, also der erkennt jetzt noch nicht Sprache in dem so zuverlässig, dass er jetzt irgendwie gar nichts bräuchte. Ja, also der kriegt schon noch den Text jetzt zugespeist. Ja, aber selbst das ist halt schon so dermaßen neue Leistung, dass es mich sehr beeindruckt. Wobei an der Stelle muss man auch fair sein, also die Kandidaten gucken ja auch den Text auf dem Schirm. Also und OCR machen könnte er auch. Also, also da, klar. Das ist eine gelöste Geschichte. Und die Sprache. Ja, es wäre halt noch beeindruckender, wenn er Spracherkennung machen würde. Ja. Das war auch das Erste, was ich recherchiert habe. Erkennt er die Sprache oder liest er den Text? Ja, aber. Aber es ist für die eigentliche Leistung ist es komplett nebensächlich. Ja. Ja, weil die eigentliche Leistung ist, Sprache zu verstehen. Ja, und zwar im Sinne von Semantik. Ja. Ja, und das ist. Also das ist echt krass. Und ich denke, Spracherkennung im Sinne von Wörter erkennen an der Stelle und zusammen, da könnte man noch ein Modul vorne dran klatschen. Ja, wir sind ja in Größenordnung, wo Homecomputer das schon relativ gut können. Ja, ja. Wenn du da auch so ein IBM-Teil dahin klatscht, dann ist das auch kein Thema. Gerade wenn da der Text ist. Ja. Ja, und dann ist sowieso, also ja. Ja. Aber eher auf alle Fälle, also ich habe auch das Ding dann angeguckt und auch das Interview mit dem, mit einem, der... Ist es ein Entwickler? Ist es auch sowas, so ein Mittelding? Ja? Also, ich dachte, der ist Teil vom Algorithmic. Also ja. der ist auch Teil, der ist der Mitentwickler. Also der, ich weiß nicht, wie du geguckt hast. Also einer ist so der Oberguru-Manager-Typ und der Typ, der da auf der Engadget-Seite mit verlinkt ist, das ist einer von den Entwicklern auch. Ja. Also der ist ganz spannend. Der wächst nämlich auch zwischen Marketing und spannenden Inhalten. Aber so, der hat Spaß. Ja. Und ja. Also das ist. Da, das ist dann spannend. Was mich dann auch interessiert, was dann so das Nächste ist. Was dauert immer so ein paar Jahre, bis sie sowas hinkriegen dann? Also, mich hat das jetzt schon so, also das ist jetzt auch nichts so Neues, ja. Das ist jetzt eben auch diese Engadget-Geschichte bei mir angekommen. Das wird jetzt auch schon seit einem halben Jahr oder so in der jeweiligen Presse immer launchiert und ist auch schon lange geplant. Aber mich hat das halt jetzt gerade so von rechts hinten irgendwie getroffen und das war für mich jetzt hinreichend neu, um jetzt noch nicht schon wieder zu fragen, was ist das Nächste, sondern ich will jetzt diese Jeopardy-Duelle sehen. Ja, weil das ist einfach, also selbst das Video jetzt mit diesem Probelauf, das ist einfach so, da freut sich das Informatikerherz, ja, wenn so diese Maschine die zwei Mitspieler einfach fertig macht. Ja, vielleicht bin ich da auch perfide oder irgendwie seltsam, aber ich habe da eine irre Freude dran, wenn der Computer besser ist als die Menschen. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist irgendwie, das ist schön. Also wenn der Computer macht, was er soll, das ist toll. Ja. Gut. Wo wir dann schon auch bei den Internetfundstücken sind, da war ja Watson auch schon eins. Es gibt ein neues Kickstarter-Projekt, wie jeden Tag ungefähr 12 Mal oder 20.000 Mal oder keine Ahnung wie oft. Aber dieses ist interessant, weil das wird von Pogo gemacht. Ja, den kennt der eine oder andere. Der ist so bekannt dadurch, dass er irgendwie so ganz kleine Sample nimmt und dadurch neue und die irgendwie kombiniert und irgendwie seltsam zusammensteckt. Und also Video und Audio? Video und Audio, aber hauptsächlich Audio im Prinzip. Ja, also er macht immer ein Video dazu, ja. Aber es ist schon, eigentlich macht er Musik. Und der eine oder andere wird so das hier von ihm kennen. Wenn man jetzt sich denkt, so, was war das gleich wieder? Ja. Ich kenne das irgendwo hier. Das ist Alice im Wunderland. Also da kennt man auch das Video dazu, wo eben dann so der Disney-Film. Genau, das Zeichentrick-Geschichte, also nicht die aktuelle Verfilmung. Ja. Und es gab diese eine Seite mit YouTube, die im Endeffekt Frames dann auch so über den kompletten Screen verteilt ablaufen hat lassen, dass man so richtig gaga wird. Also, also diese Musik, voll psychedelisch. So, das Video ganz psychedelisch angezeigt hat. Aber an sich ist das halt, er hat Samples aus diesem Alice im Wunderland-Film von Disney genommen, also aus dem Zeichentrick, aus der Zeichentrick-Variante und hat daraus ein neues Lied gebaut. Und sowas macht er öfter. Er hat auch das Gleiche mit Up gemacht, nennt sich Upular. Habe ich jetzt nicht da, aber ist auch ganz hübsch. Sein YouTube-Channel genau, ist einfach voll. Faggotron ist sein YouTube-Channel. Und was der jetzt vorhat mit Kickstarter ist, er will durch die Welt reisen. So an sich jetzt irgendwie, ja, durch die Welt reisen will, wollen viele. Aber nein, er will durch die Welt reisen mit seinem Rode Mikrofon und seinem Audiorekorder und irgendwie Samples überall aufzeichnen. Und auch mit seiner Videokamera. Ja, natürlich, wenn er ein Video machen will, stimmt. aber so, ja. Ich lege Wert auf die Musik, in der Hauptsache man merkt. Und ja. Er nennt es dann Remix the World und will quasi so zu jedem Ort, zu dem er fährt, dann einen Remix machen von den Geräuschen, die er da aufgezeichnet hat. Und sucht jetzt dafür finanzielle Unterstützung. Sein erstes Ziel ist Tibet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da hat er jetzt irgendwie $15,000 für gewollt. Die sind schon lange drin, wie das bei Kickstarter oft so ist. Wenn es irgendwie das Projekt in die News schafft, dann ist innerhalb von ein paar Tagen irgendwie das auch gefundet, wie so schön neudeutsch heißt. Und er hat aber da eben zu diesem Projekt auch schon ein Beispiel ins Internet gestellt, wo er in Johannesburg war und irgendwie da so ein bisschen sein Mikrofon rumgehalten hat. Und das klingt schon sehr vielversprechend und ich freue mich drauf, dass das weitergeht. Und wir hören mal in das Johannesburg-Ding rein auch. Man erkennt den Stil, finde ich. Also das zieht sich schon auch durch, aber es unterscheidet sich auch gut genug, dass es trotzdem noch gefällt. Aber ich habe immer so im Kopf, ich habe immer so eine Lupe im Kopf sofort dann auch. So. Also ich, ja. man macht gleich im Hirn so. Und das es gewinnt mit. Auch schon sehr dadurch, dass man eben dann auch die passenden Videoschnipsel sieht zu den Geräuschen, die er gesampelt hat. Da wird einem dann erst klar, so, da ist jetzt nicht irgendwie in Ableton ein Loop zusammengesteckt und da ein bisschen auf dem MIDI-Klavier rumgeklimpert, sondern das ist halt so alles irgendwie in Kleinstarbeit einzeln zusammengesampelt und dadurch halt so dieser Klangteppich gemacht. Ja. Das ist schon auch beeindruckend. Und der, also auf der Kickstarter-Seite hat er auch ein echt schönes Video, wo er dann auch meint, er macht das irgendwie seit der Jugend und es ist sehr so, also es ist. Er wirkt da als ein Mensch, den man gerne auch dafür bezahlt, dass er das sein Leben lang weitermacht, um eben genauso diese Art von Musik einfach uns zu geben. Und ja. Ja, also ich habe da auch gleich geshoppt. Genau, ist unterstützenswert. Man kriegt dann auch bei Kickstarter, wie es so üblich ist, irgendwie dann was dafür. Irgendwie im Zweifel halt vorab den Link und irgendwie, und wenn man selbst mehr für, gibt, selbst für $2 irgendwie halt so die Ding-Version. Ja. Ja, also ist da relativ. Ist schön und wenn man ihn unterstützen will, kann man das tun. Ja. Und man sollte auf jeden Fall im Auge behalten, was er so als nächstes dann macht, wenn er dann in Tibet war. Ja. Man kann da auch irgendwie abstimmen, wo er hin soll und so, wenn man sich das Video anguckt. Ja. Er will das interaktiv gestalten und er will sich nicht irgendwie von irgendwie Plattenfilmen oder Ähnlichem unterjochen lassen. Ist ja unterstützenswert auch. Auch das ist gerade so echt eigentlich so die Idee von Kickstarter und Co., dass es eben nicht passieren muss. Ja. Ja. Was mir letzte Woche noch reingelaufen ist, was jetzt irgendwie ein relativ krasser Schnitt ist, glaube ich, an der Stelle, aber irgendwie auch total lustig und seltsam, Dawson's Creek. Ja, also ich weiß nicht, ob das Phänomen Dawson's Creek, Spur ist an dir vorübergegangen. Also es ist ja, du wolltest es mir näher bringen, zusammen mit Julia damals, ich habe es aber trotzdem nicht geguckt. Ja, als wir noch jung waren, muss man dazu sagen. Aber wir haben es letztens mal wieder ausgepackt wegen der PaceyCon, die ja auch grandios war. Wollte ich auch gerade sagen, Der Schauspieler, der den Pacey damals gespielt hat, ich weiß gar nicht, wie heißt er da? Ah, ich weiß auch nicht, aber bei Fringe spielt er jetzt. Guck mal schon im Internet. Spielt er jetzt auch Hauptrolle. Der hat sich, glaube ich, vor die Comic-Con gestellt und hat gemeint, er macht die Pacey-Con und er freut sich, dass so viele Leute da sind, die alle nur Pacey feiern wollen und was ja auch ein Dawson's Creek-Charakter ist und zwar seiner natürlich Joshua gewesen. Joshua Jackson heißt er. Joshua Jackson, genau. Und aktuell bekannt für Fringe, kann ich auch empfehlen. Ja. Aber wir schweifen ab. Also das war sehr sehenswertes Video, haben wir auch verlinkt jetzt gerade schon. Sehr selbstironisch. Vergesse. Und sehr selbstironisch und toll und hat auch so diesen Comic-Con Insider-Joke. Irgendwie so Comic-Con Insider-Joke gemischt mit Colbert, irgendwie ist es irgendwie so, schön. Es ist ganz weit oben. Genau. Ja. Und das war jetzt Pacey und Dawson. Ja, der eigentliche Hauptdarsteller der von, eigentliche von Dawson's Creek, dementsprechend. Der gute Mann heißt James Van Der Beek. Van Der Beek, 77er Jahrgang, nur 2 Jahre älter als wir. Das sieht man mal, ja. Und hat damals irgendwie... einen 16-Jährigen gespielt, wie wir in der Uni waren. Naja, egal. Auf jeden Fall... der Punkt ist, der hat jetzt so eine Webseite ins, veröffentlicht und ging dann auch durch die Meme-Kanäle des Internets irgendwie so, die da heißt James Van Der Meme. Und was er gemacht hat, ist, es gibt ein animiertes GIF von ihm aus Dawson's Creek, wo halt so richtig ganz fies heult und die Fresse verzieht. Ne? Ach, das ist alt. Das ist alt. Okay. Ja, das ist ein uraltes Meme, ja. Ein Proto-Meme nahezu schon. Ja. Und er hat sich dieses GIF genommen, hat sich gedacht, da kann man doch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen Profit draus schlagen, aber da kann man doch anknüpfen. Ne? Und hat dann quasi mehrere Gesichtsausdrücke und irgendwie Posen und so von sich aufgenommen gegen einen weißen Screen. Und die dann in so ein Tumblr-Blog-artiges Setup reingestellt und das eben James Van Der Memes genannt. Und muss man sich mal durchklicken, ist alles relativ lustig. Ich bin so ein bisschen zwiespältig zwischen es lustig finden und es so als geforstes Meme irgendwie doof finden. Ja, aber es funktioniert so auf einer seltsamen, also wenn man diesen ganzen Kram kennt, dann ist das extrem lustig. Hast du dir auch irgendwie so die Videos geklickt? Nicht so wirklich. Weil an der Stelle, ich habe halt auch, es sind relativ viele Videoschnipsel, da wollte ich auch nicht so viel, aber ich hatte einen so ein Making-of, was auch irgendwie, das war grandios. Ich kann, okay. Ich weiß leider nicht, welches jetzt. Ich schau mal durch. Aber das war eben so mit wirklich viel Pathos drumherum, so. Ja, schon lustig. Und also ich habe es eigentlich nur mitbekommen wegen, eben auch wegen, auf der Suppe mal vorbeigeschwommen, so ein, zwei von den Dingern, da macht, die kennst du doch. Das Gesicht. Ja, und dann war da. Herr Van Der Meme. Van Der Meme. Kann man sich mal angucken, ist alles lustig. Jo, lustig, ja. Lustig. Apropos lustig, Zeitvertreib. Gespielt. Ich habe leider noch gar nicht so viel gespielt, aber ich wollte es auf alle Fälle mal erwähnt haben, weil vielleicht ist es an euch vorbeigegangen. Oh, lass mich doch im Hintergrund so ein bisschen die Musik dazu, dann hast du so die richtige, kommst du in die richtige Stimmung gleich. Okay. Also. Man hat ja schon irgendwie länger mal drauf gewartet, dass so ein bisschen was WoW-iges oder Rollenspieliges auf dem iPad oder auf dem iPhone daherkommt. Und jetzt ist da um Weihnachten rum ist da was gelandet, was schon mal wieder einen eigenen Maßstab setzt, finde ich. Und zwar heißt das Ding Aralon Swords and Shadows, Sword and Shadow. Ja. Genau. Und ist von der Optik und von der Steuerung her so World of Warcraft. Gar nicht weit weg davon, erstaunlicherweise. Ja, ist aber ein Singleplayer. Es ist also kein MMORPG. Da gibt's andere schon auch auf dem Ding. Hat sowas von diesem Oblivion Elder Scrolls Ecke, also relativ komplex rumlaufen, hat so eine Rahmenhandlung, die auch gesprochene Dialoge hat. Ansonsten halt rumlaufen, abschlachten, Zeug mitnehmen, Ausrüstung bekommen, leveln, viele, viele kleine Quests. Also ich habe es irgendwie, weiß ich nicht, 6-7 Stunden jetzt gespielt, bin gerade erstmal Level 10, hat aber schon so das komplette Zeug für so ein richtiges Rollenspiel. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass die iPad-Version halt so hinten drauf geschraubt ist. Das heißt, viele Dialoge und so weiter finden in der Mitte des Screens statt. Das ist echt nervig. Das ist so, das könnte man schon auch machen. Und auch der Inventory-Screen und Quests und so, das ist wirklich so. Ich würde es eher auf dem iPhone 4 spielen, aber ich habe es jetzt auf dem iPad angefangen und ich weiß nicht, ob man die Savegames transferieren kann. Weil an sich will ich es eigentlich lieber auf dem iPad spielen, weil es irgendwie größer ist natürlich. Aber gerade so Zeug looten und so ist nervig, weil du dann immer in der Mitte so zack, zack, zack machst. Das trübt das Bild so ein bisschen. Aber auf alle Fälle ein großer Titel für das Geld. Und so. Was kostet es denn, wenn du sagst für das Geld? Oh. Weiß jetzt nicht. Okay. Ja, das kann man da noch einsetzen. 5 Euro oder so. Ja. Aber ich guck mal. Also unter 10 auf alle Fälle. Und wirklich, wirklich fein. Die Geschichte, die mich nur interessiert, ist, wann so wirklich so eine Bethesda daherkommt und so ein. Sowas wie Fallout oder eben so Oblivion selber sowas bringt, weil es ist alles nicht so weit weg. Ja, also für die Universal-Variante $9. Das ist okay. Okay, ja. Ja. Die Quests hören sich jetzt eher so grindig an. Muss man mögen wahrscheinlich, oder? Also, hin und her. Es ist schon auch so, begleite mich mal hier nach Hause und... Also, es ist jetzt nicht super. Also, der eine Handlungsfaden ist ganz gut, weil der muss halt wirklich... Der bringt dich halt immer weiter. Und die Nebenquests sind halt kleinere Geschichten. Okay. Aber es gibt schon auch so einen guten Storyfaden. Ja, ja, ja. Der auch also, zieht dich auch gleich so rein, okay... Dir stirbt jemand unter der Hand weg und dann musst du da seinen Willen nochmal nachgehen. Und wie das halt so ist in Fantasy-Rollenspielen. Ja. Genau. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht so weit gespielt, aber es hat mich bisher wenig genervt, bis auf die iPad-Unterstützung. Aber das verzeihe ich dem Ding, weil es halt wirklich so eine Eigenentwicklung ist. Und ja, vielleicht kommt ja mal ein Update. Das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen hemmt. Wenn ich mir denke, da kommt vielleicht ein Update, dann lasse ich es doch noch vielleicht ein bisschen länger liegen. Aber wenn man es auf dem iPhone 4 spielen will, da ist es auch Retina. Da hat man dann voll direkt drauf ausgelegt. Ja. Jo. Dementsprechend genau. Eine Empfehlung für genau. Alle Rollenspieler. Und es gibt auch genug Videomaterial und so, um sich es vorher anzugucken, wenn man ja. irgendwie kann ich bestätigen. Bei der Größenordnung aufpassen will. Jo. Okay. Jo. Und dann haben wir zum Schluss noch eine weitere Zeitvernichtungsempfehlung. Ja, genau. Dieses Mal wieder Fernsehen. Was haben wir letztes Mal empfohlen? Auch irgendwie einen Film, oder? Ich habe schon vergessen. Ist das eine Woche her und ja. ich soll es doch also, wissen? Also nicht Triffids haben wir letztes Jahr. Ja, ja, letztes genau. Jahr letztes Mal. Dieser Scherz funktioniert nicht. Wir haben erst dieses Jahr gestartet. Ich weiß. Diese Woche wieder UK, aber ja. Serie. Serie UK. Ich bin auch über die üblichen Kanäle aufmerksam bekommen, also auch, ist mir auf der Suppe vorbeigeschwommen und hat irgendwer gemeint, es wäre so das, was am nächsten zu einer R-rated X-Men Serie käme. Mhm. Habe mir gedacht, okay, muss ich mir vielleicht mal angucken. Worum geht's? Es geht um fünf, sind die noch jugendlich? Ja, ja. Schon, oder? Ja, also das ist so Jugendstrafrecht, das da genau. so am Start ist also eigentlich. SVO ist der Fachbegriff an okay. der Stelle, irgendwie Antisocial Behavior Order. Okay. Und das bekommen Jugendliche in Großbritannien so aufgedrückt für kleinere, in Anführungszeichen, Straftaten. Okay. Also gemeinnützige Arbeit. Gemeinnützige Arbeit, ich meine, gibt es bei uns auch, dass man mal Kartoffel schälen muss hier oder da, wenn man mal so einen Ladendiebstahl begonnen hat. Ich habe schon Kinderleute. Ich kenne jemanden, der Kartoffel schälen hatte müssen, so richtig Teller okay. waschen und Kartoffel schälen. Ich hätte es mir auch nicht gedacht. Aber genau, das ist so eine Gruppe von lass mich nicht lügen, 6 sind's, genau. Jugendlichen, die da entsprechend ihre Sozialarbeit abliefern müssen und da eben in diesem Community Center sind und dann irgendwie so Graffitis entfernen und sich gegenseitig erstmal nur anfießen. Mhm. Und dann, wer hätte es gedacht, kommt so ein komischer Sturm mit ganz großen Hagelkörnern, wo keiner so recht weiß, was dann so ist, und dann macht es irgendwie Blitz und dann ist irgendwas passiert. Genau, ja. werden vom Schlag getroffen und dann ist alles anders. Genau, dann ist alles anders. Also das ist irgendwie so dieser eine Moment dieses Sturms. Und an der Stelle können wir vielleicht kurz in den Trailer reinhören, weil okay. dann hat man so ein Gefühl so für die Stimmung auch ein bisschen. Ja. This is it. It's your chance to do something positive. That's what community service is all about. People out there that think you're scum, show them they're wrong. Yeah, but what if they're right? What did you do? Girl called me slugs, so I just got into a fight. Is this on the Jeremy Kyle show? You're that runner guy. You screwed up big time. My mom told me to stay away from girls like you. Your mom's never met a girl like you. What is that? This storm the land is gone so before! There's no going back now, man. Look at me! You're nothing! You were dead. Time went backwards. This just gets better by the second. What if I can't feel pain? Ow! What if we're meant to be like superheroes? I did not sign up for that. I'm pretty sure this breaches the terms of my anvil. Misfits. Brand new drama starts the 12th of November on E4. Yo. Also man hört schon, also die Stimmen recht dialektgefärbt. Also da muss man so ein bisschen aufpassen, ob man die da mitkommt. Ah, gerade sie ist, also die Blonde ist schon echt also hart an der Grenze. Ja, ja. Also die ist echt schon, verstehe ich teilweise auch nicht. Ja, und insgesamt alles Rotzbengel. Ja, schon auch, oder? Hm. Das ist halt alles so, so richtig einmal schön schmutzig. Also wenn du mal so, so ein bisschen Superkräfte kriegst, was machst du denn damit? Ja, dann machst du erstmal Schindluder und dann machst du vielleicht irgendwas anderes. Und das gefällt mir halt, weil das macht irgendwie, ich habe schon Angst, es gibt eine US-Adaption wahrscheinlich. Ach, und da habe ich vollkommen Angst davor, weil das muss in UK spielen, so. Das muss so sein, damit es gut ist. Ja, also ich finde es einerseits auch, ich habe jetzt auch angefangen damit, ich habe 4 Folgen geguckt. Man muss dazu sagen, es ist so diese klassische UK-Serie mit 6 Folgen pro Staffel. Ja. Es gibt momentan 2 Staffeln. Es ist auch schnell weggesnackt. Es ist schnell weggeguckt. 45 Minuten kostet eine Folge, würde ich sagen. Ja, ist es schon so. Ja, ja, Zeit ist Geld. Genau. Und es ist, fällt mir vor allem dadurch auf, dass es eine schöne Charakterdifferenzierung hat. Also es sind alle sehr unterschiedlich und passen aber trotzdem gut zusammen. Ja. Ja, da ist so der zurückgezogene Nerd und der haut drauf, Bully irgendwie. Fiese Typ mit dabei, der aber irgendwie auch nur so seine eigene Unsicherheit überspielt damit vermutlich. Ja. Der irgendwie der Runner, der da irgendwie der Athletische ist und da irgendwie, ja, also alles interessant und die Fähigkeiten, die sie so entwickeln, die sind auch alle sehr eine interessante Mischung. Definitiv, definitiv. Also, ja, also wir wollen jetzt auch nicht zu viel spoilern, denke ich. Aber es ist, also ich, mich hat das jetzt auch angefixt und ich muss das auch zu Ende angucken, weil das ist gut. Also ich finde halt absolut schön, dass halt erstmal irgendwie Scheiße bauen und dann aus dieser Scheiße irgendwie gemeinsam irgendwie versuchen rauszukommen und eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen gleich ist oder also es ist mir so aus einer Hollywood-Serie würde ich sowas nicht sehen, wenn es jetzt nicht gerade irgend sowas wie Dexter oder so weiter ist. Da ist es ist halt irgendwie schmutziger, irgendwie so unangenehmer, unaufgelöster so die Ecke finde ich super. Ja, und ich habe jetzt gerade die 4. geguckt, die auch so eine Zeitreisenfolge ist, wo dann immer so unterschiedliche Zeitlinien halt dann passieren und so und das finde ich auch sehr gut gelöst. Ja. Bin ich grundsätzlich schon Freund davon, wenn sowas passiert, wenn dann eben die gleichen Szenen passieren mit leicht anderer Handlung. Ja, sowas gucke ich mir eigentlich immer gerne an. Aber es ist in dem Fall auch nochmal besonders schön gelöst, finde ich. Ja, ist in der 2. Staffel, wird verlängert auf eine 3., also es lohnt sich auch. Ja. Hat auch schon eine Weihnachts-Sondersendung bekommen. Ach Gottchen. Letztes Jahr. Hat aber gepasst. Okay, aber schon als Teil, also nicht so als Doctor Who Special Weihnachtsfolge, sondern irgendwie als Teil der 6. Nee, eine 7. Ach, eine 7., okay. Und auch eine Stunde statt irgendwie 45. Okay, interessant, ja. Aber vielleicht hält sich dann ja auch entsprechend lange. Also ich könnte das nur befürworten. Ja, also finde ich auch toll. Jo. Kann ich nur unterstützen, diese Empfehlung. Jo. Heißt das Wort. Genau. Ja. Dann haben wir es auch schon wieder. Ja, wir haben uns immer noch keinen tollen Gute-Nacht-Dialog ausgedacht. Nee, also es gab schon Beschwerden, dass es irgendwie zu abrupt aufgehört hat letzte Woche. Okay. Obwohl wir ja schon irgendwie so ewig rumgeduxt haben und dann irgendwie irgendwann gesagt haben, so jetzt ist es vorbei. Ja. Aber wir bräuchten so eine Outgo-Musik. Meinst du? Meinst du vielleicht? Ich weiß nicht, so diese Absacker-Musik finde ich immer so ein bisschen anstrengend, weil ich will ja meinen Playcount okay haben und ich will vielleicht die Musik nicht komplett durchhören. Ja, aber vielleicht sowas, was sich langsam reinkratzt und dann... Also ich habe jetzt wieder nichts vorbereitet dahingehend. Ja, ja. Ja. Ich weiß auch nicht. Wir können ja so unsere Freunde von der CSU zum Ausgang. Oh, jetzt die Freunde von der CSU. Aber das ist halt so richtiger, das ist ein Aufreger, meine Damen und Herren. Also ja, vielleicht wollt ihr vorher abdrehen. Ja, vielleicht wollt ihr jetzt abdrehen. Wer drauf Wert legt, doch mal so jetzt nach dem gemütlichen Nerdplausch irgendwie nochmal energetisch auf ein höheres Niveau gehoben zu werden, der kann sich dann so das Abschlusslied anhören. Genau, und das sei nochmal dazu gesagt, wir kommentieren das nicht mehr. Wir sagen danach nichts mehr. Wir sagen vorher, es ist ein CSU-Werbespot. Ja. Ein echter? Ein echter. Es ist kein Scherz. Mhm. Und bis nächste Woche. Servus. Ein Männlein steht im Walde ganz grün und dumm. Es hat vor lauter Protest eine Steinschleuder um. Grün sein und dagegen sein, mit Pflaster, Schotter und Ziegelstein.